Dann wünsche ich erstmal allen einen guten Abend. Ich muss gerade kurz, schmeiß mal den Riemen auf die Orgel. Ja, okay. Werde ich machen, lieber Tönnies. Hallo Mika. Heute aus neuer Räumlichkeit, aus dem tiefen Keller. Ich muss mal sehen, wie das hier mit der Akustik ist, ob es noch zu sehr schallt und wir noch was einziehen müssen. Dafür brauche ich aber nicht mehr abbauen. Das heißt, alles hübsch, alles gut. Absolut, das ist gut. Einer schreibt, da läuft schon gut der Marschländer, danke. Weil ich war mir nicht ganz sicher, ob das heute alles funktionieren wird. Wobei wir ja auch noch am Anfang sind. Das Einzige, was ich heute mal dazu sagen will, ja gut, wir sind in den Keller umgezogen, da hat es auch schon Bilder davon gegeben überall. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht für alle so spannend. Das Einzige, was neu ist, ich werde ab jetzt die Folgen DSM für die schweigende Mehrheit 00X nennen. Also natürlich nicht 00X, sondern 00123. Dahinter bin ich durch Gäste oder Sprechstunde oder was auch immer und dahinter nochmal ein Name oder Thema. Weil der Pixel hat mich darauf aufmerksam gemacht, so wie wir sie bis jetzt benannt haben, wenn sich das einer bei iTunes anschaut, der kriegt dann die Krätze, weil er überhaupt nicht mehr weiß, was wann gelaufen ist. Da hat der liebe Pixel tatsächlich absolut recht. Da gibt es gar kein Vertun. Ja, und gar nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, würde ich sagen. Jetzt versuchen wir gleich die zweite Experiment. Nämlich den Usimo anzurufen über Skype und hoffen, dass die Qualität irgendwas mit dem zu tun hat, was ich mir so hoffe. Ein Video anrufen, nee, ein Video anrufen, wenig Mann. Ich mag ja schon telefonieren nicht gern, aber Video geht gar nicht. Ich werde einfach mal klingeln. Oh, keinerlei Audio zu hören. Nur anrufen steht da. A. Hi, das ist so schön, dass ich dich höre. Am Anfang bin ich vielleicht ein bisschen abgelenkt, weil ich so ein bisschen noch die Lautstärke regeln muss. Und das ist auch für mich noch alles ein bisschen neu. Aber ich begrüße dich erstmal, lieber Usimo. Dass du dich zur Verfügung gestellt hast, ist schon mal erste Sahne. So, ich muss mal ein bisschen gucken. Ja, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Oder willst du noch irgendwas vorher wissen? Wir sind allerdings auch schon live drauf. Ja, ich weiß, ich habe da schon bei 1000 Mikes reingehört. Ah, okay, dann ist das ja nichts Neues. Okay, fangen wir mal an. Was mich mal gleich am Anfang interessiert, das habe ich, ich habe mir mal natürlich, ich stalk dann die natürlich auch ein bisschen die Gäste, muss ich ja tun. Was arbeitest du eigentlich, dass du so viel rumkommst? Ich bin Vertriebler. Ich bin für einen großen japanischen Milchkonzern, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, Kannst bin ruhig ich machen. in einem Bereich Vertriebler für ein bestimmtes Gerät und da bin ich halt zuständig für die deutschsprachigen Länder Benelux und Skandinavien. Ah, okay, nicht weltweit, sondern eher hier Europa. Nö, ja, Europa, aber reicht schon. Wie hat dir Helsinki gefallen, jetzt wo du gerade da warst? War klasse, muss man sagen. Allerdings, man hatte auch wenig Zeit, da mal was Richtiges zu machen, weil man war halt ganz da nur unterwegs und hatte dann abends, wie gesagt, mal 1, 2 Stunden, um da reinzugehen. Wetter war allerdings klasse. Während ihr hier geschwitzt habt, habe ich da richtig schön gemütlich bei 16, 17 Grad schön gesessen, strahlender Sonnenschein, war herrlich. Ja, stimmt, die Schöne Stadt, muss man sagen. Temperaturen waren angenehmer da. Ja, wir sind Ja, nur am genau. Rande durchgefahren, also wir haben es nicht wirklich viel von gesehen und hatten nicht so die Zeit dann. Nee, ist aber eine schöne Stadt, muss man sagen. Okay. Nervt das nicht eigentlich auch, wenn du so viel reisen musst? Noch nicht. Noch, wieso, wie lange machst du das denn? 6 Jahre. Also, mittlerweile geht mir ein bisschen was das Autofahren auf die Geist, muss ich sagen. Darum nehme ich jetzt lieber den Flieger. Aber ich mache jetzt auch relativ kurze Strecken. Ich sage jetzt einfach mal hier, ich komme jetzt so aus der Nähe von Düsseldorf. Ja. Ich mache auch so Stuttgart mittlerweile und sowas mit dem Flieger, weil Autofahren habe ich keinen Bock mehr drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber sonst ist es also sehr interessant, weil halt, wie sagt man so schön, ja, hier ist anders. Klar. Und in den verschiedenen Ländern hat man halt auch verschiedene Gegebenheiten. Ja, klar, Der kann Tönne ich. schreibt ja gerade, der braucht das. Ja, ich brauche das echt. Also ich glaube, wenn man mich wieder in ein Büro reinsetzen würde, würde ich ein Kind aus dem Fenster fressen. Gut, das muss man ja auch. Also, man muss es ja lieben. Also, mich würde das, glaube ich, nach einem Monat schon umbringen. Ich muss mal zu Hause abends haben. Also, Das habe ich auch. Also ich bin nur eine Nacht in der Woche unterwegs. Ach so, ich dachte, wenn man das mal so mitliest bei. Nein, nein, nein, nein, nein. Also wenn ich mal wirklich 2 Nächte unterwegs bin oder mal auf Messe, dann ist das wirklich seltenheitswert. Also normalerweise reise ich immer nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und davon halt eine Übernachtung und eine Sache mache ich dann halt morgens hin, abends zurück. Ich meine, ich wohne relativ nah am Düsseldorfer Flughafen Lohnt und dann kann man auch morgens mal eben hinfahren, nach Zürich fliegen und dann wieder zurückfliegen. ja. Ah, Ja, okay. oder mal. Ich muss einmal im Monat, muss ich zum Beispiel nach London, morgens London hin, abends London zurück. Also das ist kein Thema, das geht alles. Lässt sich das mit Cashen denn gut vereinbaren oder ist der Zeitplan so knapp, dass du da gar nicht kommst? Also in manchen Ländern, ich sage jetzt einfach mal so, wo man so eine Tagestour macht, ist mit Cashen absolut gar nichts. Ja, kann ich mir Aber vorstellen. wenn man da auch mal irgendwo eine Nacht bleibt, dann trifft man sich halt mit Leuten, dann macht man halt, ich sag's einfach mal, Events ohne Punkt. Oder jetzt hier, als die 3 Tage da in Helsinki war, abends einfach mal was auf den Weg mitgenommen. Also wenn dann irgendwie so eine Tradi-Dose, die da irgendwo liegt, oder ein Webcam-Cache oder ein Earth-Cache oder sowas in der Art, aber jetzt, dass ich mich jetzt großartig jetzt aufmache, da in verschiedenen Ländern Multi zu machen oder so, nein. Ich bin leider nicht von der Zeit. Wie gefiel dir das an Finnland? Also ich war jetzt von den Caches nicht so richtig überzeugt. Also ich habe da wirklich nur einen in der Stadt gemacht, der da an der Post in der Nähe vom Bahnhof hinter so einem Metallteil hing. Das war natürlich so ein super Highlight, den ich in Deutschland liegen lassen würde. Dann habe ich einen Webcam-Cache gemacht. Und das ist der erste Mal, als ich jetzt vor ein paar Wochen schon mal in Helsinki war, da habe ich auch nur so sowas ganz gemacht. Ja, also das ist nichts Besonderes. Das ist wirklich nur hingreifend fertig aus Mickey Mouse. Ja, so sieht es aber im ganzen Land aus, habe ich das. Also wir sind natürlich als auch nur an den Straßen gefahren und Cache along the route mit 5 Kilometer Radius gehabt. Ja, so richtig was Überzeugendes ist mir jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht über den Weg gelaufen. Der Beste war noch von unserem Reviewer hier. Kiki, Meister Kiki. Genau, von Kiki, von Sander und Kiki. Das war noch mit der Beste dabei. Also ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von Skandinavien. Hat mich nicht ganz so überzeugt. Habe ich jetzt doch nicht so die Erfahrung gemacht. Oslo habe ich mal 2 gemacht, waren ganz nett, in der Nähe des Flughafens. Aber sonst, wie gesagt, ich bin ja zum Arbeiten und nicht zum Cashen. Ja, Hallo Chef, kriege ich jetzt eine Gehaltserhöhung? Nein, klar. Nee, also auch diese Touren, ich sage es einfach mal, wenn man mal länger unterwegs ist, sucht man sich natürlich so etwas raus. Ich habe zum Beispiel mal so eine Ex-Jugoslawien-Tour gemacht und da ist man natürlich so ein bisschen auf Länderpunkte scharf. Da sucht man sich auch nur einfach eine Dose, wo man auch dem Kunden oder dem Kollegen mal eben sagt, so von wegen, ich muss mal eben hinten in die Ecke ran. Wie Aber muss wenn ich man mir etwas das Großartiges was macht, dann war das. vorstellen? Ex-Jugoslawien, finde ich eine interessante Geschichte gerade. Ich habe da so, weiß ich nicht, suche ich da zwischen ehemaligen Minen oder wie muss ich mir das heute vorstellen? Schon mal in Österreich gewesen. Ja, aber nicht Ja, gecached. das ist genauso wie Ljubljana, nur mit einer anderen Sprache. Das ist wirklich wie Österreich, wie Süddeutschland ist da durchgehend. Also man geht durch Zagreb, man geht da durch, wie heißt es da hinten da, in Bosnien und Ja. in Serbien und so weiter. Das ist genauso, als wenn man einfach nur so durchgehend läuft. Als wenn man in Österreich wäre oder noch Italien oder wie auch immer. Ja, aber ich meine, die haben da einen langen Krieg hinter sich, merkt man da gar nichts von? Also Slowenien gar nicht, die hatten ja nur einen 10-tägigen Krieg. Ja, okay, aber ja, Ja, okay. und das andere ist halt aufgebaut. Ich meine, die wollen jetzt demnächst in die EU eintreten mit anderen ran. Also da ist nicht mehr. Also so, man sieht hier und da mal vielleicht ein Gebäude, was so, darf ich das sagen, so an Ex-DDR erinnert, wenn man Ja, da manche klar. Gegenden erfährt. Aber sonst ist das wie von der Architektur hin her und so weiter und so fort. Alles wie Österreich oder wie Süddeutschland. Ja, man hört ja relativ wenig davon, auch in den Medien. Also ja, seit dem Krieg finde ich, ist die Berichterstattung relativ dünn. Also ich habe im Moment tatsächlich wenig Vorstellung, wie es da in der Realität aussieht. Deswegen, ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht irgendwo noch vergessene Minen rumliegen könnten oder ähnliches. Ich meine, bei uns finden sie Gar heute nicht, noch was. gar nicht. Also da hat man Kundenveranstaltungen, da kommen die Leute genauso, holen ihr iPad raus, haben ihren Notebooks dabei, arbeiten da mit Projektoren oder mit Okay. Beamern, mit so und so viel tausend Asylum, haben da Konzerte und so weiter und so fort. Das ist 100% Österreich mit einer anderen Sprache. Also ist auch wieder ein sicheres Terrain. Ja, auf jeden Fall. Also nicht da, wo jetzt hier der Kollege Blasek, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist ja auch einer der Kescher, der aus Süddeutschland kommt, der ist ja Offizier irgendwie bei der Bundeswehr, der ist Ja. ja öfters da unten im Kosovo. Ja, Da okay. muss es wohl ein bisschen anders aussehen, da war ich jetzt selber nicht. Also wie gesagt, einfach nur, ich war nur in Serbien, ja, Kroatien bin ich einmal kurz gewesen und Slowenien war ich relativ oft. Das ist ganz normal, da durchlaufen, durchfahren, halt mit einer anderen Sprache. Ja, okay, das ist klar. Der interessiert mich, weil wir haben das auch immer noch auf dem Zettel. Wir sind damals kurz vor diesem Krieg ja bis Griechenland im Motorrad gefahren mit meiner Frau. Und seitdem nie wieder da gewesen und hätten schon mal Lust hin. Aber es gibt halt so Länder, es sind auch noch so Rumänien, würde mich immer reizen, wo aber im Moment eher so mir die Reisebüros sagen, naja, sollten Sie sich überlegen, ist halt nicht so ohne. Also deswegen interessiert mich immer, was da die Realität ist. Ja, also da habe ich ganz gerne den Kirmesboxer verfolgt. Den Ja. kennst du vielleicht auch. Der hat jetzt mit dem Wohnmobil hat er so eine komplette Fahrt da unten rum gemacht. Wow. Und die Fotos, die er da gezeigt hat und oder auf Twitter gezeigt hat und was er so beschrieben hat, war schon schön, muss man sagen. Ja, mein Urlaub geht gerade zu Ende, also wir müssen jetzt erstmal ein Jahr warten. Mal sehen, was kommt. Dann England hatte ich gesehen. Pyromania 5 und die Olympics. Bei den Pyromania fiel mir eins auf. Da waren 400 Attended. Und das ist dann trotzdem mega. Zählen fürs Attended nicht die, zählen fürs Mega nicht die Attended? Ja, aber normalerweise wird das nicht. Ich dachte mal, ein Mega wird nach Attendance rausgehauen. Ja, das kann doch Groundspeak nicht wissen. Wie funktioniert das denn technisch? Das ist ja hier auch so oft. Ja, das Also, ist Nummer ja. 1. Und Nummer 2 gibt es meistens noch so unabhängige Webseiten, wo sich die Leute drauf registrieren, anstatt jetzt irgendwie ein Willitent oder so reinzuschreiben. Das war zum Beispiel bei den Mega-Events, die vorher waren, zum Beispiel in Schottland. Da hatte man nachher, als der Event stattgefunden hat, 375 Willitents und da waren nachher 700 Leute da, weil es halt eine Ja, klar. spezielle Seite da, wo sich die Leute eingetragen haben. Ja, okay, das ist nachvollziehbar, ja. Wobei ich war ein bisschen erstaunt. Also 400 Attends, ich hatte mir das mal durchgelesen, ist jetzt nicht meins, aber so grundsätzlich fand ich es vom Ansatz eigentlich eine geile Idee. Das ist ja eine große Faschings-Kostümparty. Und hätte ich echt gedacht, also weil in Deutschland wird es ja immer mehr familientauglich. Also das Hobby wandelt sich ja schon von diesen ganzen verkümmerten Mitte-40-Jährigen, wie ich selber auch bin, hin zu Familien, die da losziehen zum Cashen. Und speziell auch auf Events gerade. Ja, also man muss dazu sagen, dieses Pyromania ist gewachsen. Das heißt, das hat einmal angefangen mit so ein paar Leuten, die da so ein bisschen Zampano als Pirat gemacht haben. Und dann ist es letztes Jahr, in Anführungszeichen, aus Versehen mega geworden. Und dieses Jahr war es halt von Anfang an mega. Es ist wirklich, also die Mega-Event-Organisatoren Deutschland würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Es ist Anarchie pur. Weil es gibt kein Rahmenprogramm, kein gar nichts. Es wird abends, es ist eine große Wiese, da kommt jeder mit seinem Einweggrill hin, stellt sich einfach dahin oder setzt sich da einfach hin, macht den Grill an und klönt. Ja, und dann läuft da einer rum, wirft ein paar Dublonen durch die Gegend, dann darf da jeder so ein paar Chilis essen. Rundherum keine Bootsfahrt, kein Ding-Dong, kein rechts, links, geradeaus, einfach nur nettes Zusammensein. War das denn nicht hier so praktisch? Wir haben doch hier gerade auch so eins gehabt, dieses Nord- und Südsee da. Ich weiß. Genau. Dieses Megafon oder Genau, irgendwie Megafon war es, Megafon, genau. genau. Was mich ein bisschen gewundert hatte, da habe ich wenig von gehört. Also weder positiv noch negativ, sondern einfach wenig. Das fiel mir da auf. Aber gut, da gibt es natürlich auch nicht so viel drüber zu reden. Da ist ja mehr das Erlebnis dann wahrscheinlich. Also wie es angekommen ist, kann ich so gar nicht einschätzen, muss ich sagen. Ich auch nicht. Also ich habe da auch nur von gelesen, so die Loks waren alle begeistert. Ja, ich meine, die hatten aber da auch wieder eine große Bühne, wo da Sachen verlost worden sind und so weiter und so fort. Das ist halt so bei dieser Pyromania gar nicht gewesen. Das war wirklich einfach nur Zusammenkunft, Grill raus, Heidewitzka, ja, und den ganzen Tag halt als Pirat rumrennen und dann zusammen kischen gehen. Hast du da schon mehrere Pyromanias mitgemacht? Nee, das war jetzt die erste. Ach so, schade, wäre interessant gewesen, ob das so vom Feeling anders war. Ich weiß es nicht. Also dieses Jahr war einfach klasse, weil es halt nichts organisiert war. Es war einfach nur ein Campingplatz, da ist eine Wiese, holt abends um 7 Uhr den Grill raus, dann wird da zusammen ein paar Spielchen gemacht, also Spielchen so für die Kinder, dass da irgendwelche Blumen geworfen werden. Als man sich registriert hat, wurde man wieder ins blaue Team oder ins rote Team geschickt und dann musste man halt Rum mitbringen, Zitronen und hat dann da irgendwelche Punkte bekommen und dann nachher hat ein Team gewonnen. Und ja, Mika, wenn man die Website sieht, besonders das Mädel oben, ne? Nicht wahr? Warum sind die Leute alle da hingekommen? Nein, es ist, Success. wie gesagt, Anarchie pur irgendwie in irgendeiner Art und Weise, wenn man dagegen so diese Einlasskontrollen etc. etc. bei den deutschen Mega-Events sieht. Ja, ich weiß gar nicht, ich bin die ganze Zeit so, während du das schwärmst, am Überlegen, was mir eigentlich. Ich habe so eins noch nicht mitgemacht. Nee, war nicht, selbst Bremen war damals ja gut organisiert. Die waren alle gut organisiert in Ja, Deutschland. ich überlege mich gerade. Also, so Leipzig zum Beispiel war ja nun annähernd, also da war ja alles durchorganisiert und es gab ja Veranstaltungen ohne Ende. Hat mir aber auch letztendlich gut gefallen, weil ich musste ja nicht teilnehmen. Gut, manches fand ich ein bisschen übertrieben dann, aber insgesamt fand ich die Organisation nicht schlecht. Jetzt frage ich mich, ich weiß nicht, ob ich der Typ wäre für so eine unorganisierte Geschichte, vor allen Dingen dann noch auf so einem Campingplatz. Ich glaube, ich werde einfach alt oder dekadent oder wie immer man das nennen möchte. Auf jeden Fall, ich bevorzuge ein warmes Bett und ein gutes Frühstück. Also wir sind auch, wir hatten ein schönes kleines Hotel, etwa 20 Minuten entfernt, sind morgens Okay. noch schön zum Tesco gegangen, eingekauft fürs Grillen. Dann sind wir halt dahin, haben gegrillt und dann abends, als wir zu Hause waren, unter die Dusche, ins warme Bett und noch ein bisschen Fernsehen geschaut. Also das Genau. kann man natürlich auch. Gut, das Fernsehen kann ich weglassen, aber den Rest, da siehst du, da sind wir einer Meinung. Also das ist das, was mich an so also was mich auch an dem Megafon gestört hätte. Da wäre es echt schwierig gewesen, Vasen unterzukommen, weil du dann so rausgerissen bist aus diesem Verbund. Da glaube ich, wäre schwierig geworden. Ich weiß nicht, ob es da Hotels in der Nähe gab oder irgendetwas. Das war aber, glaube ich, auch mitten auf der Heide, ne? Ich weiß Ja, es nicht. es lag ziemlich, ziemlich weit draußen. Also irgendwann werde ich vielleicht auch mal so eins mitmachen. Im Moment ist mein Bedarf an Events erstmal gedeckt, gestehe ich ein. Also das war also super klasse, weil auch, ich sage jetzt einmal, die Umgebung, da ist man zum Beispiel beim Cashen ist man an einem Pub vorbeigekommen, die hatten da groß so von wegen Pirates Welcome stehen, ja, und sowas in der Art. Und also es war wirklich klasse. Man muss auch dazu sagen, in irgendeiner Art und Weise sind diese Mega-Events, also es war jetzt nicht der erste Mega-Event, den ich jetzt in England mitgemacht habe, beziehungsweise in Großbritannien mitgemacht habe, die sind irgendwie internationaler. Also mir kommt es immer so vor, dass in Deutschland nicht so viele Gäste aus dem Ausland da sind. Wenn ich mich jetzt mal so zurückerinnere an andere Mega-Events, da ist man wirklich in einer Gruppe cashend losgegangen, da waren Finnen bei, da waren Schweden bei, ein paar Portugiesen, dann sind dann ein paar Engländer zugekommen, die waren dann erweckt, dann waren noch ein paar Deutsche dabei und so weiter und so fort. Und das geht in Deutschland irgendwie ab. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber es kommt mir nicht so international vor. Nicht stimmt, jetzt wusste das. In Leipzig fiel es ja auch auf. Da war der Einmarsch der Nationen und da waren die Nationen schon relativ dünn, die nicht aus unseren Bundesländern kamen. Da war schon etwas dünn, ne? Also das gefällt dir da also sehr gut, ja. Oder es ist auch einfach mal klasse mit Engländern, wenn man, ich habe jetzt nur Kollegen, also englische Kollegen, mit denen man so mal unterwegs ist, aber auch mal ganz andere Leute, ganz fremde Ja, Leute. klar. Oder kleines Beispiel, ich habe vorletztes Jahr habe ich in Schottland Leute kennengelernt, irgendwo auf dem Berg, sind wir dann noch ein bisschen cashen gegangen, die habe ich dann auch auf der Pyromania wieder getroffen, hat man sich sofort hingesetzt, mal zusammen getrunken. Es ist irgendwie, internationaler und macht riesig Spaß halt. Komisch, ich weiß gar nicht, überlege auch die ganze Zeit. Aber Deutschland, also diesen Ruf der ehemaligen Nazi-Landes haben wir ja eigentlich auch nicht mehr. Also das ist Nein, irgendwie, gar nicht, gar nicht, gar wundert nicht. mich das, obwohl, was ich natürlich jetzt auch an Lock und Caches zu sehen, wenn ich jetzt gerade wieder in Skandinavien war, bei uns ist das natürlich schon echt verbissen. Also nicht alle, aber schon viele. Also das fällt mir so auf, das habe ich das Gefühl, dass das in anderen Ländern lockerer zugeht. Vielleicht täuscht das auch, aber Was nennt's jetzt verbissen? ja, so in Locks, da wird dann gleich also geschimpft und bepöbelt und ja, da hat einer, dann weiß ich nicht, was hat der letzte, ja, hat er einen Lockzettel reingelegt, weil kein Logbuch da war. Das wird dann auch wieder verurteilt. Dann war das Log zu lang, dann war das Log zu kurz, dann war das Log falsch geschrieben und. Das liegt auch im Deutschen, in der Natur des Deutschen. Ja, das Gefühl habe ich auch, aber das darfst du ja wirklich sagen, dann heißt es ja wieder über einen Kamm geschoren. Das Ideal, das sage ich jedem, der es hören will. Ja, also ich habe auch immer das Gefühl, dass es so ist. Wirklich, also ich lasse mich da auch, das ist das Schlimmste, selber auch mit einziehen. Ich merke, dass ich also diese Mentalität irgendwo auch noch mit drin habe. Ich versuche es dann immer zu unterdrücken und mittlerweile sage ich auch, mein Gott, lass sie doch alle loggen, wie sie wollen. Ist doch, die Zahlen sind doch mittlerweile, wenn sie nicht schon eigentlich immer egal waren, das waren sie halt nicht, aber mittlerweile sind sie echt egal. Ich habe gestern gerade wieder Logs gelesen von Leuten, die haben jetzt seit 2 Jahren 8.000 Funde. Ja, mittlerweile sagen die Zahlen doch eh nichts mehr aus. Also. Ja, ganz, das, also ich weiß jetzt, also aktuell, aber ich habe schon noch so vom halben Jahr so gehabt, dass irgend so ein kleiner Jungcacher mich da mit großen Augen anguckte, nur wegen dieser Foundzahl. Also das ist schon noch drin ein bisschen, das merkt man schon. Sehe ich also sehr, sehr unkritisch. Also ich habe auch kein Problem, an der Dose vorbeizulaufen. Ja, geht mir mittlerweile, also in Skandinavien habe ich erstaunlich viele liegen lassen, weil ich einfach gesagt habe, nee, also ein bisschen Anspruch muss ich mittlerweile haben, sonst macht's, nee. Hier in Deutschland mache ich das aber genauso. Ja, Also das. letzte Woche noch unterwegs gewesen, der berühmte in Anführungszeichen Beifahrer, ja, pff, ne, der ist halt liegen geblieben, da habe ich keinen Schmerz mit. Ja, das stimmt. Kommt auch nicht immer los. Also wenn ich was Schönes machen will, lasse ich es auch liegen. Wenn ich jetzt nur Kilometer laufen will, dann nehme ich halt alles mit, was da so rumliegt. Allerdings mittlerweile länger als 5 Minuten suchen für so eine 1-1er Dose. Ach, muss denn auch nicht mehr. Ich habe heute gerade eine SBA jetzt sogar gelockt, weil hätten wir auch noch einen Zettel reinlegen können. Aber hat einer tatsächlich direkt an der Unterkunft vom Obdachlosen die Dose hingelegt. Also, Gesehen, ja. ja. Also das fand ich schon wieder so, oh, wegen dem Punkt, Mann, dann lass doch die arme Sau, der ist doch sowieso schon durchs Gatter gefallen. Und dann lass ihn doch wenigstens da oben leben, ey. Also, naja. Aber wir wollen auch keinen Jaul-Podcast machen, mache ich genug. Und dann hattest du noch die Olympics entstehen. Also, die hatten zwar wesentlich mehr Attendance noch, aber irgendwie las sich das für mich echt steril, oder wie soll ich das sagen? Ja, es war also relativ unspannend, sage ich jetzt einfach mal. Problematisch ist an der Sache, die haben sich als Lokation halt Oxford ausgesucht. Und Oxford, ich weiß nicht, wenn man schon mal da war, das ist halt eine Touristenstadt. Ja, also da laufen Leute rum, angefangen von Studenten über Jugendgruppen, über Japaner mit Schirm vorne vor, die da sich die mittelalterlichen Sachen anschauen wollen. Und das ist halt überfüllt. Da muss man halt mit dem Wagen reinfahren. Okay, hat eine schöne Halle, man ist da diese riesige Treppe hochgegangen, hat sich eingetragen, aber dann war es halt diese super schöne Halle, wo halt rundherum die Tische aufgebaut waren, wo halt die Händler ihre Wandpfeile geboten haben. Von war eine Bühne, da hat einer hier und da mal was gesagt und dann war es da auch. Und dann ging es halt ans Urban Caching. Ja, also wirklich in der Stadt mit 100.000 Leuten, die einem auf die Finger gucken. Nicht schön, sag ich jetzt einfach mal. Ist Die hatten klar. das mal so einige Sachen, hier von wegen 11 Icons an einem Tag und so weiter und so fort. Aber dann musste man dann auch rausfahren. Und dann, wenn man einmal da einen Parkplatz gefunden hat, dann hat man da den Wagen angekettet und wenn es ging, auch noch Betonschuhe dran gehängt, weil den Parkplatz hätte man nachher nie wiederbekommen. Ja, das war einfach zu groß, zu fuselig. Das hätte wahrscheinlich Leuten sehr gefallen, die da hingefahren sind, sich ihre Unterlagen abgeholt haben und dann wieder rausgefahren sind in die umliegenden Felder oder auch Wälder oder wie auch immer. Denen hätte das wahrscheinlich gefallen. Aber mir hat es leider Gottes nicht ganz so gut gefallen. Also es las sich für mich auch ehrlich gesagt so, als wenn man da nur hinfährt oder schreibt und da cachen geht. Dann ist aber eigentlich gar kein Event. Also ja, soll ja jeder machen, wie er will, um Gottes Willen. Aber das las sich für mich auch sehr seltsam. Deswegen war ich echt irritiert. Da ist ja gar nichts gelaufen offensichtlich. Ja, ein paar Verkaufsstände, ja super. Ich meine, dafür Ja, brauche genau, ich. genau so ist das. Man muss allerdings dazu sagen, die Mega-Events in England bzw. in Großbritannien, die fangen ja eigentlich schon fast eine Woche vorher an mit sogenannten Side-Events. Also ich sage mal einfach, der Event ist am Sonntag, da kann man schon dienstags anreisen und dienstags bis zum darauffolgenden Montag, Dienstag, Mittwoch oder so kann man an jedem Abend ein Event machen. Das ist doch dann, nee, weiß ich nicht. Also Das ist total klasse. ja, aber das muss ich doch Das irgendwann ist mal abgreifen. Da geht es doch dann letztendlich auch wieder. Warum muss es da jedes Mal einen Punkt für geben? Also. Du musst ja nicht loggen, aber es ist doch total klasse, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir treffen uns mit allen Leuten und gehen dann auf dem Ben Nevis zusammen frühstücken. So, und treffen sich die Leute morgens um 4 Uhr und dann heißt Breakfast on the Ben und dann gehen alle Leute mal eben oben auf den Ben Nevis, gehen da frühstücken und laufen wieder runter. War ein Event, war so ein Side-Event, der dazugehört. Na gut, ist auch Geschmackssache. Also bei mir ist es einfach so, ich habe es in Leipzig gemerkt, am Sonntag, also dem dritten Tag, war ich dann froh, endlich niemanden mehr zu sehen. Da hatte ich echt die Schnauze voll. Also nicht, weil mir irgendeiner auf den Keks gegangen, um Gottes Willen, sondern einfach, da bin ich dann mental irgendwann überfordert. Also das ist so intensiv, finde ich, so ein Event, gerade diese Megas, weil man so viele Leute trifft und auch so viele Eindrücke aufnimmt, dass ich es echt schwierig finde, das dann noch länger. Gut, da bist du vielleicht auch geeignet dafür. Als Vertriebler bist du von sich schon wesentlich offener als diese, ganz klar. Ja, vielen Dank. Bin also ein Schwachlapp. Ja, danke. Hat er ein bisschen ausgeschrieben. Nein, nein, aber du bist Gesellschaft gewöhnt und ich lebe mehr als Eremit und das ist, glaube ich, dann schon ein Unterschied, wenn man auf dem Event, ob wie lange man das abkann. Events hat man auch die Möglichkeit, einfach mal wegzugehen. Und man muss ja auch, man kann sich auch die Familie schnappen und dann mal eben in ein Restaurant gehen oder mal eben hier Ja, irgendwo klar. hinfahren und so weiter Ja. und so fort. Was mir halt bei diesen Sachen immer so gefällt, ist ganz einfach dieses unorganisierte. Bei diesen Mega-Events, da gibt es auch immer meistens Camping-Events rundherum. Da wird wirklich einfach der Einweggrill hingestellt und dann setzt man sich zu irgendwelchen Walisern, setzt man sich zu irgendwelchen, keine Ahnung, wo die Leute herkommen und man ratscht dann einfach und kommt von Höckskin über Stöckskin und kann sich dann auch mal mit Leuten unterhalten und dann auch mal andere Meinungen einholen. Zum Beispiel ist sehr interessant, was die Leute über die Frau Merkel denken. Ja, so Sachen unterhält man sich auch. Oder es ist, in meinen Augen war es total witzig, mit Engländern in einen Splitterschutzbunker zu gehen, den die im Zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen gebaut haben. Ja klar, komisches Ja, und sich Gefühl dann auch, darüber ne? so zu unterhalten und dann die Franzosen hier bekamen, anstatt die Deutschen, ne? Und so weiter, ist es halt ganz was anderes. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Weil hier wirst du, gerade auch so wie du sagst, die Frau Merkel, das können wir sogar vorstellen. Ich habe da letztens gerade einen umfangreichen Bericht gelesen, wie unterschiedlich hier berichtet wird und wie wir gesehen werden im Ausland. Das sind ja Welten, die das trennen. Ja, Ja, das das stimmt. stimmt, ja. Ja, stimmt, als Deutscher dann da rumzulaufen in so einem Bunker ist dann natürlich schon eigenwillig, ja, das können wir gut vorstellen. Da ist es halt witzig, da mit einem Engländer zu sein und einem verbindet halt das Hobby. Ja, klar. Okay, man lief da denn als Pirat verkleidet rum und hatte irgendwie eine Pappnase auf oder so, aber es war halt super interessant. Das glaube ich. Ja. Also wir hatten es jetzt ja gerade, als wir über Finnland zurückgefahren sind, haben wir diesen Easternmost Point besucht, da den östlichsten Punkt. Und da gehst du jetzt nach vorne und stehst sozusagen umgeben von russischem Gebiet dann. Ist ja wirklich so ein Zipfel, der da reinragt. Das war auch ein ganz merkwürdiges Gefühl. Gerade bei mir, ich bin das ist jetzt ja ewig her, aber ich war 10 Jahre Soldat. Das war früher zwar nicht offiziell, aber inoffiziell der Feind. Und da stehst du da an so einem Grenzstück und bist umgeben von russischem Gelände. Also wirklich seltsam. Heike sah das ganz locker, aber für mich war es schon ein komisches Gefühl, echt wahr. Ja, ist halt so. Ich meine, die Zeiten ändern sich, ne? Gott Ja, sei Dank. klar. Ne? Aber das ist halt so ein. Ist halt anders. Und mir kommt halt auch, dass das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber das Feeling bei diesen Mega-Events ist da in England oder Großbritannien ganz anders als in Deutschland. Ja, das kann man mir vorstellen. Aber gut, das spielt natürlich auch schon mit rein, dass ich in der fremden Sprache mich da unterhalten muss. Ich habe das gemerkt in Leipzig, wir hatten. Sprache Leipzig, guck mal, Nein, nein, nein, wie du nein, mal wieder aber. rauskommst. Nein, so schlimm ist es nicht. Nein, wir hatten abends ja ein Essen, wo auch der Jeremy bei war und irgendein Lucky noch von ihm, ich weiß gar nicht welcher. Und die beiden mussten nur so ein bisschen in Englisch mit einbunden werden und ich merke immer selber für mich, also mir fällt schwer, obwohl ich gar nicht so schlecht Englisch spreche, aber es ist einfach eine andere Sprache und es ändert dieses ganze Atmosphäre am Tisch. Wieder ins Negative, das Positive. Aber es ist eine ganz andere Atmosphäre, weil man eben in dieser anderen Sprache plötzlich sprechen und denken muss. Das finde ich schon, dass das auch viel ausmacht. Also das kann ich mir dann auch in England gut vorstellen, wenn ich dann gar keine Chance mehr habe, sozusagen Deutsch zu sprechen. Also Heiko und ich wollen ja auch nochmal unbedingt England abklappern, nicht nur cashmäßig, sondern einfach auch das Land. Bin mal gespannt, wann wir mal hinkommen. Event werden wir eher nicht machen, weil Event, wie gesagt, ich glaube, damit sind wir auf längere Zeit durch. Ja, gut, okay. Nee, also kann ich nur empfehlen. Mach das ruhig. Wie gesagt, ich bin da einmal im Monat. Einmal mal, also wirklich beruflich dann. Ja, beruflich, ja. Aber Urlaub auch, hatte ich, glaube ich, Ja, gelesen. Urlaub auch. Was zieht dich denn so nach England selber, jetzt außer dem Beruf? Also ich mag keine Hitze. Also Wärme ist für mich so das Schlimmste, was es gibt. Ja, Dann nehme okay. ich lieber so ein bisschen Regen in Kauf. Und die Landschaft gefällt mir halt. Man kann da viel sehen. Ich hasse es, zum Beispiel in einem Land zu sein, wo ich die Sprache nicht spreche. Ja, Oder wo ich okay. niemanden verstehe. Das kann ich gut nachvollziehen, Ja, ja. also ich war mal hier bei der Malogeo, hier auf Mallorca, Ja. und ich fand das so peinlich, in einen Laden reinzugehen und da wird man auf Deutsch angesprochen. Ich wollte gerade sagen, aber da ist auch Ja, super. Landessprache. Ne, also da stehe ich auch total auf sowas. Nee, da fahre ich also lieber nach England und stelle mich da im Pub und versuche da mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Oder halt guck mir Schottland oder Wales oder sowas in der Art an. Also auch von der Landschaft her gefällt es mir da sehr gut. Ja. Schottland ist das, was Heike unbedingt will, was mich auch sehr reizen würde, ja. Ja, gibt schöne Gegenden, muss man sagen. Da waren wir vor 2 Jahren oder so, 2 oder 3, 2 Jahren. Es fehlt so ein bisschen immer die Zeit, ne? Der Urlaub dafür. Ja, also wir machen halt den Familienurlaub, sage ich mal einfach. Ja, klar. Ja, also 2 Wochen fahren wir da oben halt hin. Wie ist das preislich? Also jetzt gar nicht auf den Euro genauso, einfach ist günstig, teuer. Also jetzt im Moment ist es wieder teurer geworden, aber so vor 2, 3 Jahren, da stand das Pfund mal circa 1 zu 1. Ja. Und jetzt ist es, also jetzt während der Olympiade, wir waren ja eine Woche vor der Olympiade da, Ja, da ist okay. also alles frisch teuer gewesen. Ja, Wir hatten ja klar. länger da gewesen, da geblieben, aber wollten die fürs Ferienhaus, wollten die irgendwie für eine Woche 1400 Euro haben oder Oh, so in der Art. das ist üppig. Für 3 Leute plus Hund, ja, also das war dann richtig frisch. Ja, man muss halt, ich sag jetzt einfach mal, wenn man nicht nah ins Restaurant reingeht, ist es genauso wie Deutschland. Es ist halt nicht, ich sag mal, Mallorca, wo man, oder andere Gebiete, wo man halt mal eben für, ich sag jetzt einfach mal, 15 Euro ein Essen inklusive Getränke kriegt. Ja, klar. Aber Ist es nicht, ne? Da hat man halt 25, 30 Euro pro Person auf dem ja, Deckel stehen, naja. 1400 ist auch ein schon guter Preis, ja. Ja, Also, das war auch frech, darum sind wir auch nur für ein verlängertes Wochenende da gewesen. ja, klar. Wir haben jetzt auch in Skandinavien echt wirklich überrascht aus der Wäsche geguckt. Also, Schweden ist schon teurer geworden als früher. Also, unter 50 Euro gibt es gar nichts mehr an Hütte. Also, so ein Stüger, so klein. Und man möchte dann ja auch schon Toilette und Dusche drin haben, was ja noch nicht mal immer üblich ist. Und dann bist du eigentlich so mit 70, 80 Euro dabei. In Norwegen gehen wir dann schon auf 100 rauf. Finnland ist dann schon unverschämt teuer. Da bin ich schon weit über 100 € zum Teil. Für wirklich einfache Sachen. Also ich habe jetzt in einem relativ schönen Business-Hotel, ich sage jetzt auch mal Viertelstunde Fußweg vom Bahnhof, habe ich jetzt 115 € pro Nacht inklusive Frühstück bezahlt. Das ist aber sogar noch dann, ist aber echt günstig. Also ich habe vorher, Tatsächlich. wir haben per WLAN immer geguckt, ob wir in Helsinki was unterbringen. Und das Billigste waren, glaube ich, 130 €. Das hätte uns jetzt nicht umgebracht, aber ich finde es einfach teuer, weil ich mir dann nochmal angucke, was kostet mich das, wenn ich jetzt mit TUI oder irgendeinem Anbieter oder Air Berlin so ein Wochenende in Helsinki verbringe. Wo ich ja im Prinzip mehr davon habe, weil diesmal hatten wir das Auto mit, das war bis unter die Decke beladen. Ist ja immer alles doof. Und mit dem Flieger, ich weiß nicht mehr, wie viel war das, irgendwie ein Wochenende war 10 € billiger, als hätte ich jetzt direkt ein Hotel gebucht. Also da fiel mir nicht mehr viel zu ein. Also Flieger inklusive Unterkunft und allem. Also das. Ja, werden wir jetzt demnächst auch machen. Aber deswegen meinte ich, also die Preise in Finnland waren schon. Ja, also 120 € für ein Hotelzimmer, wo die Toilettentür nicht zugeht, weil die unten so aufgeweicht war, dass sie doppelt so breit war wie vorher. Und dann zu hören, naja, ist halt ein altes Haus. Ja. Waren, das war also vom Feinsten, so mit Spa, Swimmingpool-Etage und also ein Kiki. Also das war Ja, gut, ist auch Stadt, ne? Darf man nicht vergessen. Also ja, Finnland, das war Helsinki Innenstadt. wollte ich gerade sagen, Helsinki und Turku und der Rest von Finnland ist ja auch wirklich, ja, sehr dünn besiedelt, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, ich muss mal schauen. Ich muss jetzt demnächst mal nach Espoo, dann muss ich mal nach Oulu oder wie das da auch immer oben heißt, diese Küstenstadt da. Ja, werde ich demnächst mal rufen, mir das Ganze mal an. Also, Ah, da muss ich im Winter ändern, das ist richtig kalt, ne? ja, dann, da würde ich auch mal von ausgehen. Also, Ja, ist schon spannend da oben. Also, ich finde es zum Fahren ein bisschen langweilig, weil du fährst halt wirklich nur durch endlosen Wald. Und außer Rentiere siehst du gar nichts. versuche mal 14 nehmen. Ja gut, okay, ist auch natürlich auch sponsert bei Firma, ja, Ja, muss man natürlich auch klar. sagen. Ja, wir mussten ja das Auto, wir wollten ja laufen da oben. Das ist ja alles daneben gegangen, aber letztendlich mussten wir Gepäck alles mitnehmen. Finnland hat auch viele Inseln. Ja, Mika, Finnland ist irgendwie wie eine Insel. Da ist so viel Wasser. Ja, und man glaubt es ja gar nicht. Ich dachte so, Finnland, ja, okay, ist vielleicht so groß wie ex-DDR oder sowas in der Art. Nee, das ist ja riesig, das Land. Ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz schön großer Klopper, ja. Ja, wann interessiert man sich mal für Finnland? Erstmal ganz ehrlich. Ja, ich dieses Jahr, weil wir Ja, durchgefahren sind. gut. Ja, ich aber vorher gar nicht. Also, ich sag jetzt mal, so richtig Inseln, die kann ich hier vermessen, ja. Aber so Finnland, dass es so riesig ist, ne? Ja, und dann wirklich derart wenig Menschen. Also wir sind ja jetzt komplett durchgefahren von oben bis unten. Und was ich gar nicht wusste, die Åland-Inseln, es sei mal erwähnt, dass die übrigens ein eigenes Land bei Geocaching kommen sind, dass man rot färben muss, die gehören tatsächlich zu Finnland. Ich dachte mal, das ist Schweden. Ja, ist tatsächlich gehört zu Finnland. Amtssprache ist aber Schwedisch. Ganz seltsame Inseln. Und die sind noch so halb selbstständig und dürfen Duty Free noch haben, um zu überleben, sozusagen. Das heißt, du fährst mit dem Säuferschiff drin und mit dem Säuferschiff wieder runter. Das ist schon ein Erlebnis für sich. Okay, man muss aber dazu sagen, die Finnen haben ja auch an der Westküste, habe ich mir jetzt sagen lassen, Schwedisch als Sprache. Und da gibt es auch Leute, die da rumrennen, die kein Wort Finnisch sprechen. Ja, Turku auch zum Beispiel. Da Ja, gibt's, die Straßen sind schwedisch beschriftet tatsächlich, ja. Das ist uns Ja, auch ist überall aufgefallen. auch in Helsinki. Ja, genau. Wir hatten auch völlig irritiert geguckt, weil Schwedisch sprechen wir beide und wir kamen da irgendwann Turku und haben gesagt, hey, was ist denn jetzt los? Hier ist alles schon Schwedisch. Das war sehr befremdlich, das Ganze, das stimmt. Also die haben da wirklich zwei Sprachen. Ich habe nämlich auch ganz doof gefragt, hier den Knaben, den wir da getroffen haben. So von wegen hier, ob wir zwei Sprachen hätten. Ja, das wäre also beides ist ausgeschildert und da stand halt so Ja. Kölnlös oder sowas und in der Rotzentrum. Genau. Marschländer schreibt auch gerade, und Mücken gibt es viele. Ja, das stimmt, aber ich fand es gar nicht so schlimm, wie ich erwartet hätte. Wenn du nicht gerade in der Nähe von Wasser bist, geht das eigentlich sogar. Also das war gar nicht unser großes Problem da, das muss ich sagen. Also da habe ich auch gar nichts. Ja, okay. Ich sage jetzt einfach mal so Helsinki, da halten sie sich wahrscheinlich von fern. So, mückenmäßig auch nichts von mitbekommen. Gar Nee, ne? nichts. Ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr als bei uns, aber nicht so, dass ich jetzt wirklich gesagt hätte, boah, geht gar nicht. Also wenn du ins Feuchte kommst, ja, sofern du dich irgendwas Nassem näherst, dann wird es schwierig, ja. Wie gesagt, keine Erfahrung. Bis jetzt immer nur rein raus, Heidewitzka. Ja, wir sind letztendlich auch nur einmal durchgefahren. Wie gesagt, uns ging es da hauptsächlich oben um Norwegen, das Nordkap, beziehungsweise dieses echte Nordkap mal zu besuchen. Und den Halt, die wollten wir eigentlich laufen. Mehr war ja auch, der Rest war ja einfach gucken, was gibt es noch Schönes auf der Strecke. Aber da, wo du gerade Nordkap sagst, ich habe hier mit meinem norwegischen Kunden ausgemacht, dass wir demnächst mal einen Termin in Kirkenes machen oder wie das da oben heißt. Ja. Das muss ja ganz gut da oben sein. Und da gibt es halt auch Anwender von unseren Produkten und da sollte ich demnächst mal ein Training machen. Aber ich habe gesagt, da warten wir bis nächsten Sommer. Weil da sollte jetzt auch schon, keine Ahnung, wird das so zu dunkel werden. Ja, okay, das wird, naja, noch nicht, aber es wird jetzt merklich schneller, du, ja, das stimmt. Also, Da ist man sicher und schon. warst du beim Nordkap schon? Nein, gar nicht. Also, wenn du hochkommst, fahr nicht hin. Also, es ist ernsthaft, der Parkplatz kostet 65 Euro für 2 Tage. Wenn ist das ja alles Sponsor bei Firma. Ah, Also ich sag okay. mal einfach Okay. hinfliegen und den Leihwagen nehmen und dann eventuell mal. Ja, okay, aber mit dem Leihwagen musst du trotzdem da vorne auf diesem Parkplatz, wenn du ans Nordkap Ja, fährst. für sowas habe ich dann natürlich keine Zeit, ne? Aber Nordkap, da hatte ich mal die fixe Idee mit einem Kumpel da einfach mal rüberzufahren, hochzufahren, Foto machen, wieder runterfahren. Also War das eine wenn Option? du die Idee tatsächlich mal umsetzen solltest, dann guck dir vorher die Caches an. Und zwar das Nordkap selber ist tatsächlich, also ist echt ein Witz, das ist nicht mal der nördlichste Punkt, auch nicht mal auf dieser Insel, sondern 6 Kilometer vorher gibt es so einen Wanderparkplatz, der kostet auch nichts, da kann man anhalten. Dann läuft man 9 Kilometer durch, ja, schon eine ruppige Strecke, aber die geht, die kann man gut machen. Und dann kann man sich das Nordkap nämlich von Norden aus angucken. Ist kein Witz. Also es liegt tatsächlich noch ein Stück weiter im Norden. Und da hast du einen unfassbar geilen Ausblick. Ernsthaft. Also die Strecke hat sich wirklich gelohnt zu laufen. Das war unglaublich schön da. Da muss ich mal ein paar Experten, wenn es da wirklich mal, wenn es mal dazu kommt, dass ich da oben hoch muss, werde ich mal ein paar Leute antriggern, die da mal so ein paar Empfehlungen abgeben Ja, könnten. Das würde ich echt mal machen. kann ich auch noch empfehlen, weil, wie gesagt, das Nordkap selber, wir sind jetzt auch raufgefahren, weil wir gesagt haben, wenn wir da oben sind, wollen wir uns das angucken. 65 Euro für einen Knüppelparkplatz, also das ist echt eine Frechheit. Also, ich habe gar kein Problem mit, für was zu bezahlen, wenn das dafür instand gehalten wird und alles, das ist ja okay, alles. Aber das ist echt eine Frechheit, das ist reine Touristenverarschung. Was soll ich sagen? Ich bin Vertriebler. Ja. Ne, also jeden Tag steht ein Idiot auf, der mein Produkt für meinen Preis haben will. Den muss ich nur finden. Und das ist halt das Los des Okay. Vertrieblers. Und genauso machen die das auch. Wenn dafür ein Marker ist, Ja, warum soll ich es klar. nicht machen? Ja, klar. Da habe ich Ne, auch also da gesagt. bin ich niemandem böse. Ist halt so. Naja, ich werde nochmal hinschreiben. Sie haben uns nicht gesagt, dass wir so einen beknackten Film mitbezahlt haben, den wir gleich gucken wollten. Aber naja, muss man leben. Mich hat keiner raufgezwungen, also von daher bin ich auch selber schuld. Nee, also wie gesagt, da oben kommt mir auch von der Landschaft her, auch von den Leuten, die da rumrennen, kommt mir das sehr viel mehr entgegen als zum Beispiel Italien, Spanien, Portugal oder sowas in der Art. Jetzt, ich sage jetzt einfach mal für den Urlaub. Also Ja. ich käme nie auf die Idee, hier nach Mallorca oder auf Malle zu fahren oder nach, keine Ahnung, Italien, Toskana oder sowas in der Art, um da Urlaub zu machen, weil es mir da einfach nicht gefällt. Naja, muss man ein bisschen, also ich gebe mir ähnlich wie dir, ich mag die Wärme vor allen Dingen auch nicht, aber jetzt zum Beispiel waren ja dieses oder letztes Jahr, ich weiß gar nicht, in Teneriffa, das war wieder fantastisch. Da fährst du hoch auf diesen Vulkan und dann hast du nämlich eher nordische Temperaturen bis zu Graupelschauer. Ja, gut, okay. Ich war jetzt hier in Mallorca auf der, also Landesinneren. Da ist es auch wunderschön. Da kann man im Februar, März auch super rein. Aber sobald es denn im Mai mit den Temperaturen hochgeht, ist das schon nichts wieder für Fantasonen und da bin ich dann schon wieder weg. Ja klar, nee, wir fahren wenn auch immer im Frühjahr, also irgendwie so im März oder so, wenn es hier kalt ist, mal für eine Woche irgendwo ins Warme, da bietet sich Spanien dann natürlich mal an oder die Inseln, ne? Klar. Nee, kann ich Ja, wenn man dann verstehen, ein Kind dabei hat und sich auf die Schulferien dann stürzen muss, ja. dann wird es sofort wieder so teuer, dass man da keine Schnitte hat, in Anführungszeichen. Absolut wahr, ja. Also wenn du noch mal sowas suchst, guck dir auch immer mal, was ich immer jedem empfehle, ist die Azoren an. Echt genial. Da wird es auch nicht warm. Da ist immer so das gleiche Wetter um die 20 Grad rum. Boah, eine geile Insel. Oder? Das sind die Meere. Aber also super, kann ich nur empfehlen. Muss ich mal schauen. Bekannter von mir hat jetzt so von Malta geschwärmt. Da waren wir auch noch nicht. Da wollen wir auch noch mal hin. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, ja. Wir waren auf Zypern, waren wir, aber da ist es ja, boah, unfassbar heiß. Egal wann. Das kann ich mir lieber vorstellen. Nee, Malta, wie gesagt, da war der Kollege super von begeistert. Der war da auch beruflich und fährt jetzt da nochmal mit seiner Herzallerliebsten hin. Also Malta muss richtig schön sein, auch so von der Landschaft her. Waren mieten mal Heidewitzka über die Insel. Es muss richtig schön sein. Wie tödlich eigentlich, sich jetzt im Urlaub zu unterhalten, wenn unser Urlaub gerade zu Ende geht. Wieso? Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Ach, der, wir haben ja dieses Jahr schon 4 Wochen genommen. Also ich habe schon eine Woche unbezahlt dazu genommen, um das alles machen zu können. Jetzt so langsam dann auch mal irgendwann alle leider. Es hilft ja nicht. Ich wundere mich, der Chat ist heute dünn hier. Wir hören wohl nicht so viele zu. Die sind, Die Leute sind alle in der genau. Disco. Und die sind noch in Urlaub, das glaube ich. Oder, oder mich will keiner mal hören. Das kann auch sein. Ja, aber die meisten Leute sind doch da sowieso ein bisschen jetzt Samstagabend. Ich glaube, die einen oder anderen haben noch irgendwo einen Grill an. Ja, klar. Und die einen oder anderen werden wahrscheinlich jetzt auch mit der Taschenlampe durch den Wald rennen. Ja, nee, ich sehe das ja auch. Also deswegen machen wir auch im Normalfall immer Donnerstagabend. Das ist für die Leute, wobei es letztendlich egal ist, dann holen sich das auf Konserve. Ich glaube nicht, dass es schlechter ist, sich das aus Konserve anzuhören als live. Also von daher, um Gottes Willen. Nee, da habe ich also echt keine Sorgen. Wenn das irgendwann mal keiner hört, schalte ich ab, fertig. Da würde mich nicht mal wirklich belasten. Also um Gottes Willen. Nee, also ich höre mir Podcasts also immer im Wagen an, wenn ich fahre. Ja, geht Und mir auch so. da geht live ja gar nicht. Ich höre zwar Audio im Moment so viele, aber mache ich genauso, ja. das geht ja gar nicht anders. Und wenn man denn hier mal so in Ruhe einen Podcast oder irgendwas live hören möchte, hat man dann hier so einen Achtjährigen rumfetzen, der auch nicht gerade Ja, mit Kindern der schwierig. Leiseste ist, ne? Ja, deshalb ist es halt, ich sag mal ganz einfach, bei mir nur Konserve. Welche hörst du denn noch so? Also das ist immer ganz interessant, immer für die Hörer auch zu wissen, was da noch so gibt, was andere gut finden. Also unser findest du sowieso gut, das nehme ich jetzt einfach mal vor. Aber Ja, super. was gibt's sonst noch so? Also, meinst du jetzt von Geocaching-mäßig? Nö, auch ruhig allgemein. Also diese Talkrunde ist immer so ein bisschen. Ja, Ach, guck mal, okay. die Schlemmercacher schreiben, sie sind zu faul zu kommentieren. Ne, das ist okay, euch beiden sehe ich ja bald und dann schlage ich euch dafür, macht nichts. Nee, aber es ist immer ganz interessant, auch mal ruhig andere. Also das ist mal ein Geocaching-Podcast, aber wenn wir so ein bisschen abschweifen, das kennen die jetzt bei uns auch schon. So Geocaching-mäßig höre ich halt die Herrschaften aus Schwerin hier, die Dosenfische. Dann den Hatti, der nennt sich, glaube ich, Geocacher-Podcast oder so, Ja, aus genau. Niedersachsen oder sowas in der Art. Die Doppel-Os, die machen aber nichts Nee, die sind ja jetzt mehr. lange nichts mehr. Dann den Tönnies Ja. und den DJ. Klar, logisch, wenn die mal da sind. Es sei mal erwähnt, dass die auch mal wieder was machen können, lieber Tünnis. Ja, die müssten eigentlich wieder, ne? Ja. Aber ich gehe jetzt hier demnächst mit dem Herrn Tönnies mal einen Döner essen, werde ich mal mit ihm sprechen. Ja, das ist gut. Dann höre ich mir ganz gerne den von Nairolf an. Das ist ehrlich gesagt mein persönlicher Favorit zurzeit so. Ja, auch von der Qualität her am Ja. besten in meinen Augen, aber leider sehr regional. Ja, das ist halt da oben Münsterland, Ja, ja. aber trotzdem, sie teilen das, finde ich, so ein bisschen. Also ja, aber ich weiß, was du meinst. Und auch so eine knackige Länge, finde ich. Also was wir hier nicht hinkriegen, kriegen die ja echt gut hin. Also ja, höre ich sehr gerne, Ja, also muss man sagen, echt gut auch gute Meinung, die Jungs vertreten, auch gut fragmentieren. Muss man auch dazu sagen, die stellen sich nicht nur hin und machen so etwas. Und dann einfach nur so aus, ja, ich will nicht sagen Gewohnheit, halt, weil ich den Herrn Dietrich kenne, hier zwischen Schnever und Spree. Ja. Ja, den höre ich mir auch ganz gern an, weil ich halt mit dem Dietrich hier und da mal, als er noch in Berlin war, mal auf Tour gegangen bin. Ja, dann höre ich hier und da mal die Sachen von Mika. Ja. Da bin ich aber ein bisschen raus, weil die doch ein bisschen arg kurz sind manchmal. Ja, gut, Finde er ich arbeitet immer jetzt. mit der Quota, die ja vorgegeben ist, ja. Ja, die sind also ein bisschen arg kurz. Ich würde mir da auch manchmal wünschen, dass er mal, ich sage jetzt einfach mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder sowas machen würde. Weil er auch von der Qualität ganz gut ist. Also bei mir kommt die Kiste immer so über die Qualität. Es kann ein super Thema sein, die Qualität schlecht ist. Ja, Weg. das stimmt. Ja, oder Ja. es gibt auch hier, ich will jetzt keinen Namen nennen, es gibt auch einen Podcast, auch einen Geocaching-Podcast. Ich kann die Stimme nicht ab. Ich muss ausschalten, es geht nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Es geht einfach nicht. Das hat auch nichts mit Qualität zu tun. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist einfach, die Stimme steht an die Haare zu Berge und man kann sie nicht ertragen. Ich weiß nicht, welchen du jetzt meinst, aber da habe ich auch durchaus ein, zwei von, die ich inhaltlich sogar gerne hören würde. Ja, es hat also nicht nur beim Geocaching. Ich höre halt auch andere Podcasts und da sind auch Ja. einige bei, wo ich ganz einfach sage, so von wegen, nee, die Stimme geht gar nicht. Ja, Ja, ja. und dann geht's halt nicht. Ne? So, Nicht-Geocaching-Podcast höre ich zum Beispiel Hoaxilla. Ja, Ja, habe ich eine ganz Zeit leicht hier, lang. dieser skeptische Podcast aus Hamburg mittlerweile. Ja, hatte ich eine Zeit lang Die auf machen eine Hörer. ganz gute Sache in meinen Augen hier mit dem Skeptizismus. Ja. Dann habe ich jetzt vor kurzem erst einen gefunden, der heißt Luftpost. Das sind halt mal so anderthalbstündige Berichte über verschiedene Länder. Jetzt habe ich gerade Nordkorea zwischen. Das heißt also, da Ja. sind drei Jungs, haben sich Koffer geschnappt und haben eine Reise durch Nordkorea gemacht. Oh, Und cool. alle Wägbarkeiten und Unwägbarkeiten beschreiben die da im Podcast. Das Sehr ist da interessant. sowas natürlich schon thematisch richtig geil, ja. Ja, ist richtig gut. Also Luftpost, muss man sagen, richtig klasse. Und natürlich hier aus dem Hause Pritlove, hier Not Safe Work und die CRE, den ich mir sehr gerne. Ja, Not Safe for Work. Also ich höre den mal gerne, ich mag einfach Holgi nicht besonders, aber den ertrage ich dann auch mit. Also der Den schon. Holgi, dem würde ich irgendwann mal auch mal eine Flasche mit Nasenspray vorbeibringen, weil er mir die Nase umzieht. Ja, das und ach, ne, ist auch immer so, ich weiß nicht, ob er so viel weiß, wie er tut, aber ja, soll auch nicht über andere da werden, um Gottes Willen. Nee, aber die höre ich, ja, da haben wir sehr ähnlichen Geschmack, merke ich schon. Ja, das, die höre ich mir so an und dann schaue ich hier und da mal rein, beziehungsweise höre ich hier und da mal rein. Manche sind was, manche sind halt nichts. Ja. Gibt es hier auch noch ein paar sehr spezifische Podcasts, zum Beispiel hier den Blick über den Tellerrand von dem Alex Wunschel. Ja. Das ist aber so wirklich in den Wirtschaftsbereich rein mit Social Media und so Ja, weiter. Die höre ich okay. mir ganz gerne an. Aber sonst ist da nicht viel, wo ich jetzt sage, okay, das gefällt mir jetzt. Naja, das war ja jetzt auch schon eine ganze Menge. Ich meine, die muss man dann ja auch erstmal alle hören. Ja, gut, aber dann sitz mal 2,5 Stunden im Flieger von Düsseldorf nach Helsinki, was machst du da? Ja, hast du noch safe und wirkt noch nicht mal halb. Ja, den habe ich ja schon oft während der Wartezeit und so weiter und so fort. Als ich da war, hatte ich ihn durch, da lief 3,5 Stunden oder sowas. Ja, also er ist, also ich muss auch ehrlich gestehen, Not Safe for Work war für uns auch so ein bisschen Vorbild. Also nicht den Stil unbedingt zu kopieren, aber was mir sehr gefallen hat, dieses Scheißen auf Konventionen. Die Länge ist völlig egal. Wer eben kurze will, ja gut, der ist halt da bei dem Format falsch. Punkt, Ende. Also, das mag ich an dem Pritlove. Ja, das ist richtig gut. Da gibt es auch, wenn man sich mal den CRE anhört. Jetzt habe ich da letztens einen gehört über das Bierbrauen. Ja. Super interessant. Oder da hatte er auch mal so einen Insider von der Deutschen Telekom, war, glaube ich. Ja, Haben die mal auseinandergenommen, was die Leitung die gut können und Dieselleitung, was genau. nicht. Da habe ich Tränen in den Augen gehabt. Ja. Ja, da kann man also richtig gut mitlachen. Und wenn man dann so Fritzbox-Besitzer ist, denkt man sich auch so, Bin ich. wie dann jetzt, ne? Ja, so. Ja, absolut. Das hatte ich auch Tränen in den Augen, wirklich wahr. Ich höre auch tatsächlich, obwohl ich den Holgi im Prinzip wirklich nicht mag, weil er mir einfach manchmal zu platt ist, was er da so rüberbringt. Er ist so ein bisschen Bildzeitung. Aber ich höre seinen, diesen Vrindt, wo er die Leute anruft, sehr gerne. Den Sprecher oder so, ne? Ja, auch das ist ein Tick Vorbild für mich gewesen, hier die Sprechstunde mal anzufangen. Den höre ich mir nicht an. Nee? Nein, Vrindt kann ich gar nicht ab. Nee, nicht Vrindt. Also, das muss man unterscheiden. Nein, Diese, auch okay. diesen Fernsprecher auch nicht. Nein, Ach so, war bis jetzt okay. auch kein Thema, wo ich sage, jo, muss ich nicht. Doch, da hatte ich ein paar zwischen, wo ich echt, die interessant fand. Aber wie gesagt, umso mehr die Gäste reden, umso lieber höre ich das. Also, das ist gar nicht gegen ihn, sondern einfach, weil er hat da teilweise echt interessante Gäste zwischen, fand ich. Also, das ist was ich auch noch. Aber Gott, das ist Geschmack, da kann man eh nicht drüber diskutieren. Das, Ja, das klar. mag man oder mag man nicht, ganz klar. Mika hört das erste Mal gute Qualität bei ihm. Na, Mika, du machst ja auch nicht hier, nicht Phishing for Compliments. Ja, den relativieren wir das wieder. Ja, Mika, du bist. Ich kann Mika da auch verstehen. Also, bei uns war ja auch die Überlegung, was machen wir denn jetzt? Als wir das erste Mal so über eine Stunde kamen, merkten wir auch, dass diese Beschränkung bei Podhost dann sehr bald greift. Das heißt, dann hat man den Platz für den Monat aufgebraucht und ab da wird es kostenpflichtig. So. Dann ist man schon mal bei den Kosten für das Podhost. Dann, bei uns ist jetzt hier die Live-Geschichte mittlerweile auch noch kostenpflichtig geworden, weil wir zu viele Zuhörer gekriegt haben. Und so kommt dann eins zum anderen. Dann möchten wir eine gewisse Qualität haben. Jetzt habe ich mir gerade wieder Mikrofonständer gekauft, damit wir hier im Keller besser die Mikros direkt vom Mund haben. Ich hoffe, dass die Qualität dadurch tatsächlich besser wird. Ja, also da mal 50 Euro, weg hier mal 60. Das ist schon, das kann schon ein tolles Hobby werden. Und fährt ihn jeden Sonntag mit dem Wagen und ist auch über den Ja. Daumen im Monat 50 Euro quitt, weil er halt da die ganze Zeit hinfährt. Eben sehe ich genauso. Also, Muss man also alles relativieren. ja, dafür kriegen wir ja mittlerweile ab und zu was zugeschickt hier für unseren Fresstisch. Das ist ja, obwohl das hat jetzt so, muss ich wieder aufrufen zu, hat lange nicht gegriffen hier, ja? Wir haben nicht mehr viel. Also. Okay, aber wir wollen ja hier nicht Podcast, wir sind ja ein bisschen beim Geocachen. Ich habe gesehen, in Ulm hast du dich auch ziemlich begeistert eher angemeldet. Was erwartest du dir da so? Aber Sag ich ganz ehrlich. beim Konzert Weil, bist du nicht dabei? nein, kann ich leider nicht. Ach so. Ich dachte, Nein. du wolltest, das las ich so komisch, das war mir jetzt nicht ganz sicher. Nein, also ich nehme da keinem die Karte weg, sag mal ganz ehrlich. Ja, also ich höre mir den Podcast der beiden Herrschaften super gerne an. Ja. Lach ich Tränen ist super. Würde ich auch jedes Mal, wenn die einen Flatter-Button hätten, würde ich den einen Euro in den Hut werfen. Aber beim Konzert überlasse ich anderen Leuten die Karte. Ja, okay, klar, nachvollziehen. Aber diplomatisch genug, hoffentlich, ne? Ja. Ich Also ist nicht meins, sag ich ganz ehrlich. gestehe, ich kann da auch wenig zu sagen. Ich habe die letzten Konzerte nicht mitgekriegt und höre ich Podcast jetzt auch nicht. Deswegen kann ich da jetzt nicht so wirklich was Substanzielles zu sagen. Also wie gesagt, die Podcasts finde ich super klasse, höre ich mir sehr gerne an, gefällt mir sehr gut, aber es ist halt nicht mein Musikgeschmack. Aber mir hört es irgendwann auf, als diese Podcasts so ein bisschen zu Musikantenstadl wurden. Das war dann immer vor dem Konzert, nach dem Konzert, während des Konzerts. Und am Ende wurde nochmal 10 Minuten über Cashen geredet. Und da hatte ich dann, also das ist jetzt gar kein, das ist einfach nicht mein Geschmack, sag ich mal so. Also das ist jetzt gar nicht, dass ich das schlimm finde oder gut finde, sondern einfach, war dann irgendwann einfach nicht mehr mein Thema. Also, ja, wie gesagt, das ist jetzt auch eine Weile her und habe dann das irgendwann einfach nicht mehr gehört. Deswegen kann ich es auch im Moment, deswegen will ich da gar nicht so viel zu sagen. Es kann immer nur ins Auge gehen, weil ich einfach im Moment kein objektive Meinung dazu bilden könnte. Nö, also wie gesagt, Podcasts höre ich mir super gerne an. Musik ist halt nicht meins, sage ich ganz ehrlich. Ja, und dann gehe ich halt nicht zu dem Konzert. Da fahre ich da halt morgens hin, mache da einen Termin in der Nähe. An dem Freitag bleibt da die eine Nacht und fahren abends zu einer zivilen Zeit relativ zivil wieder nach Hause, sage ich. Sag mal, das sind 4 Stunden oder so. Wenn ich da um 7, 8 Uhr abdüse, bin ich noch vor Mitternacht wieder zu Hause. Ja, klar. Na, dann muss ich mal wieder reinhören. Hat sich ja vielleicht wieder geändert. Mal gucken, was so ist. Also so ist gut geworden, ja. Ich höre mich die sehr gerne an. Jo, jetzt, ich habe jetzt meinen Zettel leer. Hast du denn jetzt nochmal was, was zu erzählen hast? Ich bitte noch ein bisschen Werbung machen. Es gibt nämlich auch im Jahre 2013 ein Mega-Event in England. Ach so, ich dachte jetzt, Projekt Eck kommt jetzt hier. Nein, Projekt Eck ist ja bekannt. Ja, okay, das stimmt, die haben sich. Was da halt sehr interessant ist, das wird wahrscheinlich wieder an dem oder in einer Woche Abstand zu der Pyromania wieder Ja. stattfinden. Und was da sehr interessant ist, das ist diesmal in Gaydon, das ist in der Nähe von Stratford-upon-Avon. Kennt man vielleicht als Shakespeare-Country oder als Shakespeare-Stadt? Hast du da irgendeine GC-Nummer oder sowas? Nee, gibt's noch gar nicht. Ach so, okay. Ist noch nicht gepublished worden, ist aber unter mega2013.co.uk. Moment, Mega 20. mega2013.co.uk. Punkt. Punkt. UK. Okay. Ich will mal gucken, vielleicht schaffe ich ja mal ein paar Shownotes zu schreiben, gelingt mir selten, aber dann schreibe ich mir das mal mit auf. Was da interessant ist, die haben sich zusammengetan mit dem British Car Heritage Museum. Also das heißt, das ist ein Automuseum, wo das Ganze stattfindet. Und das kann ich mir sehr schön vorstellen, erstmal mit all den alten Karren, die da stehen, als Ja. Autos. Und da kann man zum Beispiel auch einen Land Rover machen, auf so Parcours. Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das findet am 3. August 2013 Hört statt. sich ja fast an wie so ein bisschen wie das in MacPom, das es da gab. Platz hatte und die komplett Ja, übergelaufen sind. Ja, genau. ich erinnere mich, habe ich aber irgendwo ganz weit hinten Oh, ich lese gerade, Mika schreibt, wir planen ein Mega für 2013 in Berlin. Mensch, ich staune. Hamburg hat es auch noch nicht geschafft. Die großen Städte haben irgendwie. Ja, ich habe auch hier, wo hier gerade steht, Mega für 2013 in Berlin, der Simply Paul, das war der Organisator von den Geolympics, der hatte heute was getwittert, dass er eventuell 2013 eine Geolympics Berlin machen will. Oder Also, 2014. Vielleicht weiß der Mika da was von, ist der da irgendwie involviert oder wäre ja hat mal, das dazu ich gehört? meine, Berlin ist ja eine Stadt, die das hergeben würde. Ich finde es ja schon mal erstaunlich, ganz ehrlich, auch Hamburg wäre eine Stadt, die es hergeben würde. Vor allen Dingen, was haben wir hier für eine Kescher-Zahl schon immer gehabt eigentlich? Aber so mit Events sind wir nicht so weit vorne. Na doch, die sind schon sehr verschieden hier. Wir haben sehr viele Individualisten, ja. Man trifft sich zwar, kennt sich alle, ich sag's mal salopp, so Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Na, eigentlich ist es schon ein gutes Miteinander, aber schon auch jeder für sich selber. Also ohne das jetzt negativ zu meinen, ne? Sondern es sind einfach sehr, sehr individuelle Leute, das ist schon so. Guck dir, siehst du mal, so ein Podcast wie Doppel-O's kann doch von hier kommen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich kenne die beiden Jungs auch. Also da ist ganz, ganz schade, dass sie nichts mehr machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich kenne du sie ja auch. Ich weiß immer nicht, ob sich das auf Dauer diese eine negative Seite dann so lange trägt. Also, da Ocean ja doch den negativen Part gemacht hat und Ja, es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob das so auf Dauer gut gehen würde. Also da, keine Ahnung, ich kann es auch nicht beurteilen. Ich fand es aber auch schade, dass es nicht mehr. Oder vielleicht fangen sie mal wieder an. Das ist ja zu wünschen. Mal Muss gucken. man mal ein paar Jungs mal wieder antrainieren. Man muss natürlich auch mal gucken, cashen die Leute überhaupt noch? Also ganz ehrlich, was ich persönlich am schlimmsten finde, ist, wenn Leute ihre Podcasts machen und eigentlich schon keine Casher mehr sind. Das ist nicht das, was ich persönlich gut finde. Also, das sollen sie wohl machen, das kann ich ihnen nicht verbieten, das will ich ihnen auch gar nicht verbieten. Aber das finde ich dann immer, das merke ich schon beim Hören und das finde ich seltsam. Muss man vorsichtig so formulieren. Da finde ich viel schlimmer, Leute, die etwas verkaufen wollen, obwohl die keine Cacher sind. Ja, okay, das ist natürlich die Krönung. Klarschutz zum Ja. Beispiel, die einfach sagen, Heidewitzka, da ist eine Zielgruppe, auf die ich Ja. drauf gehen kann, Ja, das und ist da natürlich. verkaufe ich dann halt XY. Ja, klar. Das ist natürlich die Krönung. Keine Frage. Ja, das finde ich jetzt persönlich etwas schlimm. Ja, Ja. aber ist halt wie gesagt Geschmackssache, jeder muss da seinen Weg finden. Aber da halte ich nicht von. Nee, aber du hast recht mit dem Geschmack, das ist mit Geschmack, das trifft es einfach, weil ganz ehrlich, ist ja relativ einfach. Das ist wie mit Power Trails, wie mit allem anderen. Man kann sich das mal ganz einfach machen. Es ist eine Abstimmung mit den Füßen. So. Auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel hier ein paar Bekannte, die sagen zum Beispiel, die suchen nichts unter Mond. Ja, Zoom ist Ja. bei denen das Kleinste, Mikro wird einfach liegen gelassen. Ja, Schluss okay. aus, Mickey Mouse. Ja, Ja, Mikrofon zu. klar. Einige die Leute, die sagen ganz einfach, okay, ich habe so wenig Zeit, wenn ich was mache, dann mache ich halt nichts unter 10 Kilometer. Ja, Die fahren die bis in die Eifel rein und machen das. Es soll jeder so glücklich werden, wie er will. also ich bin, also ganz ehrlich, ich bin froh, dass es so ist. Hier in Hamburg kannst du nämlich mittlerweile, was ich schon immer gemacht habe mit Heike, lange Wandermultis oder überhaupt aufwendigere Multis, die aber noch nicht so in diesen ganz tollen Bereich kommen. Weißt du, das sind für mich so die Perlen, weil die kannst du fast alleine becachen, weil die anderen machen die Tradis, alle sollen sie machen und dann hat man richtig Ruhe, an den Multis sich auszuleben. Das ist schon was. Ja, das ist bei uns ähnlich, sage ich jetzt einfach mal. Was mir also bei den Caches immer am besten gefällt, wenn das so ein Cache ist, wo man am Schluss steht, so, nee, nicht wirklich, oder? Ne? Ja. Kennst du das Gefühl? So, Ja. ich sag mal einfach, Mistvieh. Der magnetische Nordpol oder sowas in der Art? Nee. Hast du gemacht? Man steht am Pfeil und denkt sich so, nee, ist nicht, oder? Ja, aber also den habe ich gemacht tatsächlich mit vier anderen Cachern. Das war vor dem Event, also die kamen aus Bremen, aus Flensburg, da kann man sich schon etwa denken, wer das war. Und wir haben den gemacht und der war wirklich fantastisch, überhaupt keine Frage, allein diese Station mit den Kugeln, und mehr will ich gar nicht sagen. Also genial, aber was dann wirklich bei uns völlig verkackt hat, in Anführungszeichen, natürlich auf hohem Niveau, also ganz klar, der Verein ist besser als die meisten anderen Caches in ganz Hamburg, aber die Stationen, da war ein Feuerwerk nach dem anderen und der Final war dann in unserem Fall echt die langweiligste Station. Also wir kamen dahin, es war alles runtergetreten und du konntest von 3 Kilometer Entfernung sehen, ne, so einen runden Fleck auf dem Boden. Das war bei uns gar nicht. Wir haben wirklich gestanden wie die Idioten. Nee, bei uns war, also du sagst so, und vor allen Dingen hast du das Ding gesehen, also du hast etwas gesehen davon. Ich muss jetzt mal vorsichtig formulieren, um nicht zu spoilern. Und an diesem etwas haben wir jetzt rumgemacht, weil wir dachten, hier musst du was machen und da kommt irgendwo aus dem Boden was rausgefahren. Weißt du, also wirklich, 5 erfahrene Kescher und alle dachten, hier kommt jetzt gleich ein Feuerwerk oder hier kommt wirklich aus dem Boden eine Telefonzelle hochgefahren oder. Also mit völlig überzogenen Vorstellungen, die sich während der Station praktisch aufgebaut haben. Also das war das, was, das Einzige, was mir in dem Cache störte, war, dass der Final das andere nicht mehr toppte, sozusagen. Doch, also bei uns war es halt, wie sagt man das jetzt, ohne dass es gespoilert wird. Ich war unterwegs mit dem NDR, mit Frau Deichgräfin, der Alligatöse und dem Dingoli. Ja. Und wir standen auf dem Final und sind dann noch rumgerannt. Okay. Ja, man konnte nichts sehen, das war alles, es war nichts zu sehen, gar nichts. Okay, dann habt ihr wirklich eine bessere Jahreszeit gehabt. Also wir waren wirklich so im Mai oder was da, das Gras war alles halt runter und du konntest es einfach von weitem sehen, wo was ist. Ja, wir waren aber, glaube ich, die fünften oder sechsten, die ihn gemacht Ja, haben. okay, siehst du, dann, ja, das war uns schon nicht. Ansonsten die Station großartig, da braucht man auch Ganz überhaupt großes nicht. Kino, ganz großes Kino. Ja. Wobei immer dieses, es wird immer so gerne, ja, Wüstvieh über alles hier in Hamburg, ist aber auch Geschmackssache. Also ich mag ihn und ich mag auch seine Caches, aber der Nordpol ist für mich schon herausragend, da gibt es gar nichts. Dann mag ich den mit dem Gullydeckel noch sehr. Kenn ich nicht. Okay, und dann lassen wir es nicht zu viel so sagen. Und die anderen sind so, sind alles tolle Bauwerke. Und ich stehe immer davor und denke, boah, tolles Bauwerk. Aber der Cash, mir fehlt das Cash-Erlebnis, weil meistens sind die so, dass der Clou eher ist, das aufzukriegen oder ähnliches. Also das Versteck zu finden ist eigentlich selten so der Aufwand. Weißt du, wie ich das meine? Und deswegen fehlt mir da so ein Hau. Das ist auch so stöhnen auf hohem Niveau. Mein Gott, also seine schlechteste Dose ist immer noch unter Top 10 vermutlich in Hamburg. Aber trotzdem, ja, da fehlt mir was. Also dann laufe ich. Ich mag zum Beispiel lieber diese Homa J hier oder Homa X oder wie heißt der? Ich weiß gar nicht. Der liegt hier alles so 30 Kilometer Wandercaches, wo du unterwegs nur Bilder abgleichen musst. Das finde ich geil. Da laufe ich wirklich 30 Kilometer. Kann auch sicher sein, dass nichts fehlt, weil ich einfach so Bilder, Zahlen zuordnen muss. Und das sind so Caches, die mir dann zum Beispiel besser gefallen, weil da habe ich das Wandererlebnis im Vordergrund und auch am Ende ein Final. Ja, das ist dann wieder Geschmackssache. Ja, Also, genau. es gibt auch hier in der Gegend, gibt es Caches, da sagt man, ich sag mal, das ist ein Cache, der heißt das Blaue Wunder. Ganz großes Kino. Da sagen Leute, okay, da ist jetzt aber keine stringente Geschichte drin. Es sind fantastische Stationen, aber es ist halt von Station zu Station und jede Station muss man halt in Anführungszeichen bearbeiten. Ja, Ja. es ist halt keine Geschichte dahinter. Ja, okay. Muss man mögen. Es gibt dann aber auch Nachkirches, zum Beispiel Kunst und Kohle hier in der Nähe von Kapellenfurt oder Kirchenflühen oder so, das ist ja nahe Duisburg. Ja. Da ist halt eine Geschichte bei und dann sind die Stationen super. Es ist also, wie gesagt, rein Geschmackssache. Oder da gibt Klar. es einen, der hier auch im Ruhrgebiet sehr groß gehypt wird, der kleine Bergmechaniker. Ja, da habe ich schon ganz viel von gehört, ja. Ja, also vom Feinsten. Auch keine Geschichte bei, einfach nur die einzelnen Stationen. Aber von handwerklichen her, was man da machen muss, jedes Mal musste man wieder neu überlegen, wie geht das? Super. Ja, genau, das ist genau die Geschmacksfrage. Ich cache lieber, ja, ohne Überlegen ist jetzt übertrieben, aber mir ist eigentlich wichtiger, wie soll ich das sagen? Nee, ich möchte draußen sein, ich möchte mich beschäftigen. Ich habe keine Lust, vor so einem Ding zu stehen und mir eine halbe Stunde Kopf zu machen, wie ich das jetzt machen muss. Das nervt mich persönlich eher. Ich mache solche dann aber auch meistens in der Gruppe. Ich kriege dann lieber die Löcher, wo man kaum reinkommt und dafür denken andere darüber nach, wie man das Ding aufmacht, so nach dem Motto. Aber da hast du recht, das ist absolut Geschmackssache. Es gab mal als besten Vergleich, es gab hier ja diesen Ostroschno, weiß ich nicht, kennst du den auch noch? Vom Namen her, alle schwärmen davon, aber. Ja, genau, alle schwärmen. Ich habe den damals auch gemacht, sogar als zweite oder dritte sind wir durch, mit den Dosenfischern damals noch und aus Lübeck welchen. Ganz grandioses Ding, also die Station wirklich hart und der ganze Cache auch hart, du warst schon so zwischen 6 und 8 Stunden irgendwie unterwegs und es war schon heftig, das Ding. Aber eben so Ahne-typisch, wirklich tolle Stationen, aber ohne viele Geschichte eigentlich. Und dann gab es ja den Batscher, Hartwigs Ja, Batscher. hier, ja, Bullenherde, ne? Genau, den musste Den man ich am Abnehmen aber. verloren habe, ich krieg dich noch. Den musste man aber im Prinzip am Anfang machen, weil der machte Riesenspaß, wenn der funktionierte. Nur leider funktionierte er selten und das lag nicht an den Ownern, sondern einfach, weil viele Cacher was kaputt gemacht haben. Und wenn du dann hinkommst und dann funktionieren ein, zwei Stationen nicht, dann verliert so ein Cache heftig. Aber egal, also bei uns hat er damals funktioniert. Und da war ich einer der wenigen, der damals schon gesagt hat, sorry, der gefällt mir besser als der Ostroschno, weil er eine Geschichte hatte. Also der hätte noch nicht mal so viel Elektronik gebraucht, einfach weil er eine Story hatte, die durchging. Das fand ich persönlich. Dann habe ich immer so das Gefühl, man durchlebt so einen Cache dann mehr, weißt du? Aber wie Ja, gesagt, ist natürlich gesagt, Geschmackssache. Geschmackssache. Ich Ja. bin mit dir letzte Woche sind wir mit einigen Leuten sind wir so ein 8-Kilometer-Ding gelaufen. Das war wirklich, jede Station, jede Abbiegung hatte man halt eine Koordinate. Ja. Und dann musste man halt einfach nur was von Häusern abzählen. Man ist dann halt durch ein schönes, einmal über die, durch so ein kleines Dorf, so ein ja, altertümliches, sage ich Ja. jetzt mal, mittelalterlich nicht. Man ist so durch Sumpfgebiet, durch Wälder, durch Heide und so weiter und so fort geschickt worden. Und es war, also andere Leute setzen sich in die Kneipe, kloppen Skat, wir sind halt einfach durch den Wald gelaufen. Es war fantastisch. Nachher musste man nur addieren, die Zahlen, die man hatte. Ach, es Ja, gibt das ist schon so doch eine aber. Cache, wo man nur addieren musste. Das ist doch cool. Super geil. Es war fantastisch. Man ist da nachher hingekommen, hat sich eine Pommes gegessen und hatte wie ein Kurzurlaub diese Ja. 3 Stunden gehabt. Das ist, was mir manchmal fehlt. Deswegen nenne ich auch immer diese D3er gerne Perlen. So ein Cache, der nicht versucht, so endlos alles zu übertreiben und mit Kubikwurzel und ich hasse nicht, Ja, sondern. genau, am Schluss. Ja, braucht man ja so Mathe-Leistung, 13 Punkte. Ja, Ja, genau. was Ich ist konnte mich sogar in Schwerin begeistern für diese Kinder-Caches. Oh, ich weiß gar nicht, wie sie hießen. Da waren zwei Kindercaches. Oh, da musstest du eine Puppenstube oder wie ich zusammenbauen. Und hast so kleine geile Sachen, so richtige. Ach, super, ja, echt. Pippi Das Langstrumpf, genau, ist der eine. Und Lukas, der Lokomotivführer. Ja, die sind, oh, ich weiß nicht, wie heißt sie, die ist aus Bremen, die Ownerin. Ich komme jetzt gerade nicht auf Namen. Die macht öfter solche Caches wohl. Und die waren großartig. Die waren für Kinder ausgelegt eigentlich. Aber großartig. Wir haben hier selbst auch so einen. Du läufst durch den Wald und. Wir haben es jetzt nicht gemacht, wir haben es nur angeguckt. Du müsstest dir so ein Bettzeug mitnehmen, so ein Bettlaken. raus oder so, Genau. ne? Oh, wie Da, von geil. dem habe ich auch schon gehört, ja? Oh, großartig, ehrlich, ey. Fingerfarben mitten im Wald verteilt. Alles, also die ganzen Stationen, alles nur Tupper-Schüsseln, die größer sind als die meisten Finals. Oh. Ja, also. Interessant ist, wir haben ja hier in der Gegend gab es einen großen Nachtflughafen, also einen zweiten Feldweg Ja. auf der niederländischen Seite, Oh, ganz, ganz kurz, direkt. ganz kurz, bevor ich vergesse, die Schlemmercacher, siehst du, da sind sie aufgewacht. Pattevogel, was heißt denn das? Genau, Patte-Vogel, das ist die Ownerin von diesen fantastischen Kindercaches. Das mal eingestreut. Also Patte mit Doppel-T und Vogel wie Vogel, aber mit U, wie Ulrich. Aber ich nehme es auf. Hier in der Gegend wurde ja auch, ja, ich sag mal, der Krieg mit den Niederländern begonnen, beziehungsweise hier wurde der Grund geschaffen, dass die Nazis seinerzeit die Niederländer überfallen durften. Ja. Und da gibt es halt einen großen ehemaligen Jagdflughafen. Das ist heute noch ein Dingeflugplatz und alles andere ist halt bewaldet. Da stehen also noch, steht noch eine Rundbogenhalle drin, da stehen auch noch, kann man also Wärmehallen und so weiter und so fort finden. Ich stehe halt auf Caches, wo man so mit Fahrrad da durch muss, irgendwelche Sachen ablesen muss von irgendwelchen Zeichen oder halt so, wie viele Kacheln sind da in dieser Rundbogenhalle unten in der Entfernung zu sehen oder sowas. Ja. Wo halt was gezeigt wird. Ja, also das Problem ist an der Sache, das vermisse ich bei den jetzigen Caches, es wird nichts mehr gezeigt. Es ist jetzt, hey Oma, ich zeig dir jetzt mal, wie viele Leute haben wir in ihren Cache liegt. Ja, stimmt. Geht nicht, in meinen Augen. Nee, Weg aber, damit. ja, aber du hast recht, also auch gerade jetzt so bei Lost Places ist der Fall, dann sind es 26 Stationen, wo ich 45 Sachen finden muss. Ich fand die alten Lost Places mit 8 Stationen, wo ich viel Freilauf zwischen hatte, viel besser, weil dann hatte ich auch mal mehr die Muße, mir diesen Lost Place mal anzugucken. Ich finde, es muss nicht jeder Raum bedrost werden, sondern ich möchte ja auch noch ein bisschen selbst entdecken auf so einem Lost Place. Fällt heute irgendwie so. Also da hat sich echt was geändert gegen früher. Oh, jetzt geht das wieder mit dem Früher los. Oh Gott. Ja, früher TM, ne? Also Ja, ich sag dir ja. ganz ehrlich, wenn ich heute etwas finden würde, wo Leute sagen würden, boah, geiler Lost Place, ich würde da keinen hinlegen. Nee, Ich also, würde einfach drin ja, liegen, da tatsächlich nicht hinlegen, war damit ich, bloß keiner hingeht. brauchst du mich nicht überzeugen. Ich bin immer wieder der Vertreter, der mittlerweile sagt, ich war immer Lost Place, wenn ich habe auch viele gemacht. Ich finde, heute hat ein Lost Place auf Geocaching.com nichts mehr zu suchen. Zeiten, sorry, die sind vorbei, das gehört auf andere Plattformen. Es gab ja mal einen Supercache, der da hieß, das letzte Haus auf der linken Seite. Das war ein altes Restaurant oder eine Kneipe. Ja. Ist man halt rein mit UV-Licht und dann einmal quer durchs Haus. Super. Vom Feinsten. Das So, glaube ich. als wir da waren, ist man dann halt in den Schankraum gegangen. Da war halt, da standen noch die Stühle, alles Mögliche. Es war super. Paar Monate später habe ich mit Leuten gesprochen und die meinten, ja, das war aber Kacke, da war ja Glas überall, da war ja alles kaputtgeschlagen und so weiter und Ja. so fort. So, dann kommt sofort immer wieder das Gefühl hoch. Wer war das jetzt? Ja, das War sind. es Kescher? Nein, also ich hab tatsächlich auch schon mal Live-Fähig gesehen, die reinkamen und erstmal alles umgerissen beim Suchen. Na, das sind Kescher. Da kann man nicht mehr drum rumreden. Das sind Kescher. Ja, super. Ja, ganz weit vorne. Und ja, das machst du halt. Also es ist einfach. Es kommt, sorry, aber natürlich, die Prozentzahl wird vielleicht nicht höher, aber die reine Zahl der Bekloppten wird höher. Das muss man einfach auch klar so sagen. Ich bin auch bei manchen, du merkst doch, dass sie dieses Hobby irgendwie gar nicht verstanden haben oder was. Ja, Lost Places sind toll, aber hast du von dieser Petition gehört? Es gab eine Online-Petition an Groundspeak, doch aufzunehmen, dass der Owner bei Caches auch noch Uhrzeiten vorgeben kann und Tage, an denen. Auch richtig in schönem Fachdeutsch geschrieben, was da Ja. drüben in Amerika eh keiner Ja, wo ich gedacht Super. habe, sorry, aber schickt Hirn vom Himmel, die Petition wäre viel wichtiger. Also, nee, sorry, aber das tat mir echt leid, aber das war einfach so von absurd. Man muss einfach mal, man verstößt nicht gegen das Gesetz, Punkt. Und wenn man das will, sollte man das zumindest nicht öffentlich tun. Es hat auch damit nichts zu tun. Also ich bin immer noch der festen Überzeugung, wenn man etwas Schönes findet, dann soll man auf jeden Fall in meinen Augen die Finger von lassen, da auch nur ansatzweise mit reinzubringen. Ja. Weil es wird danach Platz gemacht. Ja, ist so Also mittlerweile, ja. hier hat mir eine Bekannte erzählt, die ja hier lange eingeboren ist, hat gesagt, ach, sowas Ähnliches gibt es da und da auch. Da kann man sogar ganz weit rein. Da habe ich gesagt, Ruhe, sei bloß ruhig. Sie meinte so, ach, da kann man ja was legen. Ich sag, Nee. bitte nicht, nein, Nee. auf keinen Fall, ja? Also Da, es weil es ist, wird einfach platt gemacht. ich wollte sagen, es ist ja teilweise nicht mal Absicht, aber es ist einfach, wenn durch ein Lost Place an einem Tag 50 Leute durchlaufen, dann geht der kaputt. Der ist nicht umsonst ein Lost Place. Also, Das sag ich, genau, es ist deshalb. so einfach eigentlich. Also es ist ja nichts, aber sie, naja, wir wollen ja aber nicht ins Negative hier. Ne? Nein, das hat nichts mit Negativen zu tun. Das Problematische, was ich an der ganzen Sache sehe, weißt du, ich habe einen Hund. Ja, haben vielleicht einige andere Leute auch. Ich gehe mit dem Hund bei uns durch den Park. Es ist ein sogenanntes gebautes Gebiet. Ich muss den Hund an der Leine haben. Ja, klar. So, dann läuft da irgend so ein streunender Pfiffi rum, der vielleicht nicht so groß ist wie unser Hund, der irgendwie ein bisschen klein geht. Der läuft da rum, kackt überall hin, läuft wieder weg. Wer ist schuld? Der Hundebesitzer. An sich. Ist doch so, oder? Ja, klar. Da ist ein Jogger, der kommt einem entgegen. Mein Hund läuft 100% bei Fuß, den Jogger interessiert nicht. Alles okay. Beim nächsten kommt Jack Russell, beißt ihm in die Wade. Wer ist schuld? Der Hundebesitzer. Ja, natürlich. Und ich wehre mich jetzt gerade gegen den Geocacher. Da habe ich ein Ja. wahnsinniges Problem mit. Ich gehöre nicht zu den Geocachern, die, darf ich das sagen, mit dem Smartphone in den Wald gehen und dann, ach, wir müssen hier jetzt nur durch diese feuchte Wiese 20 Meter zu der Dose gehen. Wobei meistens noch nicht mal böse von denen gemeint ist. Das muss man auch fairerweise dazu erwähnen. Es ist aber so, es Ja, ist ja, ja. danach der Geocacher und nicht der Geocacher XY. Ja, Es natürlich, ist die natürlich. Gruppe. Und da muss also auch Groundspeak, und ich finde auch gut, was Groundspeak gerade macht, dass, oder auch was die Reviewer machen, dass die Sachen einfach rigoros platt gemacht werden und weggemacht werden. Ja, also Es fällt auf uns zurück. ich wollte gerade sagen, was ich finde, was wirklich merkbar ist, was aber auch, was ich richtig schön finde, was, naja, zumindest die meisten Podcasts auch versuchen mittlerweile rüberzubringen und die meisten Blogs auch, bis auf einige wenige, dass man mal SBAs auch lockt. Also, man muss ja nicht mal weg davon kommen, dass das so eine Nestbeschmutzung wäre. Das ist doch albern. Ich logge doch nicht ein SBA, weil ich das Nest beschmutze oder irgendeinen was habe, sondern weil dann Cache liegt, der ganz offensichtlich für Ärger sorgt. Ach, Und. weißt du, ich wurde schon als Herrenmensch bezeichnet. Oh. Ich wurde als Geokindergärtner bezeichnet, weil ich jemanden mit 10 Pfunden gesagt habe, geh da lieber nochmal hin und messe nochmal nach. Ja? Ja, das wäre auch okay, ja. Sehe ich So auch eher wurde als ich denn normale als Aussage. Geokindergärtner und dann wurde da irgendwie eine Brücke wurde erneuert. Da schreibt er denn, ja, ich habe den Cache jetzt verlegt, da habe ich wirklich in meiner mir eigenen höflichen Art, ich kann auch ganz anders, aber höflich habe ich ihm zurückgeschrieben, denkst du bitte dran, neu einmessen Ja. und dann wenigstens ein Update der Trafikkoordinaten. Ja, ich wäre ja sowieso ein Herrenmensch. Was das miteinander zu tun hat, dann gut. Ja, fand ich klasse. Ich meine, danach habe ich diese Person mal gesehen. Ja, und da dachte ich mir, du darfst sowas sagen. Aber hat jetzt nichts damit zu tun. Es ist halt das Problematische, was wir gerade haben. Es ist eher Geocacher. Ja, natürlich, aber das kann ich auch keinem übel nehmen. Ist auch so. Das, ja, das wollte ich Ja, gerade und sagen. hier Marschländer schreibt es gerade. Aber das sind immer Einzelne, die Ja, sich dann ja, ja. übernehmen. Ja, aber das ist das Problem. Sie werden ja tatsächlich mehr und es artet auch immer mehr aus. Also wenn ich so manchmal auf Facebook und Twitter mitlese, ja, bei Twitter hat sich's beruhigt eher, bei Facebook, da wird ja, was ich da manchmal beleidigt wird gegenseitig oder in diesem grünen Forum oder sie ist ja Trolle, die da rumlaufen. Also, das ist ja. Kleine Empfehlung, den Leuten mal ins Gesicht gucken und dann weißt du, Ja. dass es denen egal ist, was die sagen. Ja, wenn du das kannst, das guck dir hier unseren Troll an, der ist ja anonym, wie willst du dem ins Gesicht gucken? Habe ich nichts von mitbekommen. Ja, Ich ich habe lösche nur auch deinen meiner. Poster gesehen. Wollen es auch dabei belassen, nicht, dass er noch Ja. Glück kriegt, diese Nein, Person. nein, ich lösche das immer alles. Was mich nicht stört, ist ein oder der andere Troll auch auf Facebook. Was mich stört, ist, dass es solche Menschen gibt, weil ich mich immer frage, was bewegt diese armen Geister? Es ist mir wirklich schleierhaft. Das ist es halt, aber es ist die. Guckst du mal, also mach mal den grauenhaften Selbstversuch und guck dir mal mittwochs oder donnerstags abends RTL 2 an. Oh nee. Nee. Genau solche Leute sind mittlerweile auch beim Geocaching angekommen. Ich gestehe, wir gucken überhaupt keine Privaten mehr. Das haben wir uns echt abgewöhnt, weil das einfach keinen Sinn macht. Da ist, nee. Nicht? Apropos Also Private einen. gucke ich mir gerne an. Nee, also wir tatsächlich nicht mehr. Also das ist einfach Zeitverschwendung für mich. Dann höre ich mir lieber Podcast an oder ich mache selber einen Podcast oder irgendwas. Ich habe ja, ich bin auch ein bisschen leid, immer zu meckern. Das habe ich lang genug und viel zu viel gemacht. Und setze mich dann lieber hin und sage mir so, jetzt versuchst du es einfach besser zu machen. So, sind wir vielleicht auch scheiße, aber ich mache jetzt so einen Podcast, wie ich ihn mir vorstellen würde, und das finde ich schöner. Ich sag jetzt aber mal, das ist aber schon in Anführungszeichen eine Politikverdrossenheit, wie man jetzt hier von Jugendlichen den Jugendlichen vorwirft. Normalerweise Ja. müssten doch Leute mit einer Stimme wie du sagen, so und so. Machen wir auch im Prinzip. Nur will ich wegkommen von dem vorschreibenden so und so, sondern eher über den Podcast so ein bisschen zu vermitteln. Mensch, denk doch einfach mal drüber nach. Also einen anderen Weg zu gehen. Ich glaube, dieses Vorschriftsmäßige, das funktioniert schlecht, sondern eher einfach im Podcast zu sagen oder auch selbst als Vorbild zu sein. Also selbst jetzt, wenn mich einer anpuckt, nicht zurückzupöbeln, sondern sachlich zu sagen, Mensch, hör mal, muss das so ein Ton sein. Und ich stelle immer mehr fest, ja, das funktioniert echt besser. Selbst in meinem Alter kann man sich noch ändern, versuche ich gerade ein bisschen. Also ich reg mich über sowas nicht mehr auf. Also da holt man sich einmal ein Herzkasper. Ich sag mal ganz einfach, dann weiß man, dass es einfach nicht wert ist. Ich vergleiche das immer mit kleinen kläffenden Hunden, die trete ich auch nicht ab. Ja, aber wenn du dich gar nicht mehr aufregst, dann ist es auch schlecht. Nein, sachlich. Ja, Ganz wollte ich einfach gerade sagen, sachlich. ich geh da anders mit um. Also die Trolle drücke ich tatsächlich weg. Das wird gelöscht und das ignoriere ich auch. Das interessiert mich auch tatsächlich nicht, wenn es einfach viel zu dumm ist. Aber bei anderen, bei echten Diskussionen, da versuche ich dann schon auch noch einen gewissen Einfluss zu nehmen und sachlich zu bleiben. Das ist so der Weg, den wir versuchen zu gehen. Klar, mit dem Podcast, ich weiß nicht, wie viel Stimmung man da wirklich mitmachen kann. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber da versuchen wir natürlich auch schon unsere Meinung ein bisschen rüberzubringen. Das macht Marc genauso wie ich. Aber da wir mehr so diese Gastvariante haben, ist natürlich auch geschickter, wenn der Gast mehr redet. Ich bin sowieso im Moment schon wieder viel zu viel am Reden. Aber das ist ja das Schöne am Podcast. Es kann mir keiner vorschreiben, was wir machen. Wem es nicht gefällt, der soll einfach abschalten. Genau, Punkt. genau so sehe ich das auch. Genau so sehe ich das nicht aus. Ja, also jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir irgendwie mit einem etwas positiveren Thema hier rauskommen, sonst heißt es nämlich wieder, die Alten haben wieder gegrantelt. Och nee, so viel haben wir jetzt mal ja nicht gerade. Wie gesagt, ich finde auch, dass das Cachen keinen negativen Weg geht. Das ändert sich. Da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das gut oder schlecht findet. Aber es ist dieses Ganze immer berufen, dass es kein Cachen mehr gibt, alles Quatsch. Das nimmt nur einen anderen Weg und man muss sehen, wie man damit umgeht. Und Man muss sich auch mal darüber im Klaren sein, wie viele Kescher gibt es, ja. wie viele Leute hört man. Genau. Das heißt, diese in Anführungszeichen Community, die immer besprochen wird, die es in meinen Augen gar nicht gibt, Ja. weil es gibt halt, ich sag mal, mich würde mal ganz einfach interessieren, wie viel Prozent der jetzt cachenden Leute hören und informieren sich über andere Kanäle für das, was in Anführungszeichen draußen losgeht. Wenig. Das würde mich einfach mal interessieren. Ja, da wirst du, das wird eine einstellige Prozentzahl sein, wenn Korrekt. überhaupt. Und genau das sind die, Entschuldigung, wenn ich das sage, in Anführungszeichen Lautsprecher, die die Stimmung machen. Ja, natürlich. Das sind die Klar. Zehntausenden Leute, die sonntags mit ihrem gelben E-Trix oder auch mit ihrem iPhone, mit Papa, Mama, Kind auf dem Fahrrad durch den Wald gehen. Gegen die habe ich ja nichts. Ja, klar. Ich habe nur was gegen die Idioten, die in Flecktarn Ruppel. Multi in der Stadt machen Ja, und da ja, ja. Lano suchen. Kann ich schon verstehen. Deswegen holen wir uns aber mal Mutti und Tochter aus dem Wald und zu unserem Podcast. Die nächsten haben, glaube ich, zusammen 300 Pounds in 2 Jahren. Das sind so genau die Gäste, die wir auch immer gerne mal hören dazu, weil die so ganz andere Einsicht in das Hobby haben. Kann ich gleich eine Bewerbung für nächsten Podcast machen? Ja, ich habe in meinen 6 Jahren auch nur 2000 gemacht. Ja, da habe ich ein paar mehr zusammengekriegt. Naja, ich mache es auch immer noch gerne und ich probiere es auch alles mal aus. Also ich habe auch durchaus mal Powertrain und so ausprobiert, warum nicht? Ist nicht meins, wird nicht meins, aber ich will es wenigstens mal gemacht haben und ich habe auch nichts gegen die Dinge. Wie gesagt, Was mir aber so wichtig ist, ist so ein bisschen die Botschaft auch zu sagen, hört alle auf zu meckern. Ich versuche es auch, gehe als gutes Beispiel voran. Wenn ich das schaffe, schafft ihr das auch. Macht einfach vor und macht besser. Dann nur so kann man das ändern. Das stimmt. Problematisch hier aber wieder, um da mal wieder ins Negative reinzukommen. Wir haben letztens, sagen wir mal, so ein bisschen darüber gewitzelt. Was heißt regular schlecht übersetzt? Regulär. Ja, Ja, und stimmt. regulär finden die Leute heute eine Filmdose, die nach Ja. deiner Ansicht nicht wasserdicht ist. So, das Ja. heißt also, für einen Neuling ist ein regulärer Cache eine Filmdose. Ja, absolut. Ja, So wird es ihm schreiben die vorgemacht, Regular ja. Ranch versteckt eine Filmdose. Ja, das wird ihm so vorgemacht. Das sehe ich ganz genauso, Ja, ja. genau so. Und so sieht's halt aus. Das habe ich heute auch wieder gemerkt. Wir sind heute im Hafen gewesen. Ein Tradi wirklich sehr unglücklich am Zaun von der Firma, ganz unglücklich angebracht auch. Ein Multi, der dann eben bei diesem Penner endete, der jetzt deaktiviert ist, wo wir auch einen SBA gelockt haben, weil wir den gar nicht auf Found locken wollten. Und alles so Kleindosen. Du wirst ja DB gar nicht mehr los. Das ist, ja, okay. Aber auch da kann ich immer nur sagen, ja, muss man besser machen. Ja, das besser machen, ist es halt jeder Cache in seiner Umgebung. Also ich bin ja normalerweise ein Nano-Hasser. Ja, sobald irgendwo drin steht, ist es Nano, mache ich nicht. So, jetzt habe ich mir aber mal einen sehr interessanten Vortrag von einem Reviewer aus England angehört, beziehungsweise, oh, der schlägt mich, wenn ich sage England, Wales angehört. Und er sagte ganz einfach, Nanos sind mit einem guten Hint ideal für die Innenstadt. Ja, hat er recht. Also ich kenne Ich meine, durchaus in London ein Innenstadt kannst du paar. kein Small hinlegen. Da hast du sofort ein Squad-Team stehen. Ja. Ja, Also. ein Nano packst du überall hin. Guter Hint, passt. Schluss aus, Mickey Mouse. Ja. Also ich kenne auch durchaus ein paar Nanos. Ich mag die sonst auch nicht, aber ein paar, wo ich sage, ja, okay, an der Stelle sehe ich Genau ein. da gehören sie hin, ja. Jungs, ich muss mal eins erwähnen. Das mit der Filmdose ist nicht wasserdicht, Mensch. Das kommt doch in dem Gästepodcast, nicht in der Sprechstunde. Ihr verwechselt ja was. Entschuldige bitte. Nee, aber. Nein, aber wie gesagt, es ist halt, das sollten die Leute mal lernen. Oder worüber ich mich auch super aufrege, ist, da fangen Leute super gut an, machen viele Caches, machen 100, 200 Caches, sind super motiviert, legen Caches raus, die auch nicht schlecht sein müssen. Meist aber sind, ja. Nein, es sind wirklich gute Caches dabei, ja, und dann hören die auf einmal auf, verlieren das Tris Die Lust hat dann, ja. Lust da dran, ja, und dann liegt da wirklich ein Cache brach. Ja, stimmt. So. Und dann nach 3 Monaten kommt der erste Reviewer, der sagt, guck mal danach. Ja. Da schreit einer mal in die Maintenance, wird gesagt, guck mal danach. Die Person war natürlich nie wieder im Internet oder nie wieder auf PC Ja, angemeldet. klar. Und dann ist wirklich der schöne Cache weg. Na gut, andererseits, manche Tradis, die echt scheiße sind, werden dann 10 Jahre am Leben halten, obwohl es den Owner schon nicht mehr gibt, weil ewig noch einer wieder ein Logbuch reinschreibt, weil er ja auf den Punkt nicht verzichten will. Finde ich auch nicht wirklich schön, also. Schwieriges Thema. Also mit den Filmdosen muss ich sowieso noch mal eins dazu sagen. Also, Thema, schreibt Mika. Nein, Filmdosen sind echt scheiße. Aber Paddlinge sind okay. Wobei die Größe, auch das ist, glaube ich, da sind wir zu alt dann für, hätte ich fast gesagt, zu lange dabei. Wir mögen die großen Dosen, ja, aber heute tauscht keiner mehr. Also ich kann Paddling-Leger sogar mittlerweile richtig gut verstehen. Warum soll ich eine große Dose hinlegen, in der mir in kürzester Zeit alles rausgeklaut wird und nur Schrott reingelegt wird? Das ist ja echt, mittlerweile leider ist es leider so. Da ist so ein Paddling verständlich, sag ich mal so. Nicht schön, aber verständlich. Weißt du, wie schlimm es ist, wenn man mit Kindern cachen geht? Wie? Man läuft so und so viele Kilometer, man macht einen Cache, man sagt den Kindern immer, ja, nachher könnt ihr etwas tauschen, dann findet man da eine Dose und da ist nichts drin oder nur Kram. Ja. Also Wir ich. haben selber eine Tüte dabei, da dürfen sich die Kinder dann was rausholen. Also ich sag mal so, da rufe ich dann auch wieder dazu auf. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr, denen es so geht wie mir, die jetzt nicht auf Euro achten müssen. Ich schleppe Hörbücher, Blu-ray-Filme, DVDs, natürlich alles jugendweit davon ab, immer mit. Und ich kriege auch diese Donald-Bücher, diese kleinen lustigen Taschenbücher. Und die verteile ich dann in diesen Caches. Da werden Kinder sich mit Sicherheit drüber freuen können. Also wenn es euch auch nicht so schlecht geht, mein Gott, nehmt was mit, tut was rein. Man muss nicht tauschen, man kann auch einfach was reintun. Unterschrieben. Ja, aber das scheint ja nicht so das Verständnis da zu sein, sonst wären die Dinger ja nicht immer leer. Also, Das ist es ja. Ne? Und ich tausche gar nicht mehr. Also wenn ich alleine unterwegs bin, ich nehme auch nicht mehr Dreckkippels mit. Weil ich weiß, nur eigentlich werde jetzt nicht los. Nummer zwei, komme ich denn zu Hause an und dann weiß ich denn, aha, dieses Trackable-Teil will da halt drin bleiben. Ja. Oder wie auch immer. Weil, kann man das sagen, es ist irgendwie, man weiß ja gar nicht mehr, was man mit diesen Trackables machen soll, wenn da zum Beispiel keine Mission dran hängt. Also dann muss ich sagen. Und Mission mache ich nicht, nehme ich nicht mit. Doch, ich schon. Scheiß was drauf, dann interessiert mich die Mission auch nicht. Pech. Also was ich, aber du hast recht, also Trackables, ich bin auch tatsächlich mittlerweile so weit liegen zu lassen, wegen der Mission noch nicht mal, aber dann habe ich das Ding mit, dann wird das gegrappt, weil ich das 2 Stunden schon in der Tasche habe und noch nicht gelockt habe und kann das ich. Das ist mir sogar schon auf dem Event passiert, aber ist egal, das ist jetzt ein anderes. Ja, aber das ist auch so ein Punkt, wo du dann auch merkst, also auch da kann ich auch wieder nur einen Aufruf starten, habe ich am Anfang dann auch gerne mal losgepöbelt. Mittlerweile maile ich die Leute höflich an und siehe da, der Typ wusste das nicht, der dachte, das muss man grabben. Also auch da zeigt sich wieder, nicht mal gleich aufregen, einfach denjenigen erstmal anmailen. Wenn er dann immer noch pumpy ist, dann kann man sich immer noch aufregen. Aber erstmal anmailen und höflich sagen, sag mal, ist das so geschickt und bla bla bla, kann helfen. Ja, dann tut mir leid, selber über 300 Fonts. Hatte ich viel zu sagen. Mal die Beta-Blocker holen. Ja, aber, naja. Ja, da will ich mich dann aber aufregen. Ja, da schreibe ich manchmal einfach drunter, spricht für sich selbst, dann ist gut. Na, ich bin da ausgerastet, aber ist egal. Nee, kann ich verstehen einfach. Ja, weil. Man, 10-mal schafft man es auch noch irgendwie damit umzugehen und beim 11-mal reicht es dann. Also ich glaube, da bist du lange nicht der Einzige. Also das ist nicht so ungewöhnlich. Gerade schreibt noch hier der Marschländer, warum legen denn Kescher einen Regular und packen da einen Mikrolockzettel rein? Das kann ich den etwa erläutern? Die sind echt nicht, es gibt einfach Menschen, und das ist gar nicht negativ gemeint, die sind nicht in der Lage, sich an ihrem eigenen PC jetzt einen Lockzettel zu basteln. Das kriegen die nicht hin. Also nehmen wir irgendeine Vorlage aus dem Internet und da gibt es tatsächlich hauptsächlich Mikrolockzettel. Das ist so. Ja, aber dann geht man eben ins Schreibwarengeschäft und geht sie für 95 Cent einen Vokabel holen. Ja, also ich hatte hier tatsächlich in der Umgebung auch schon einen Hartz-IV-Cacher, so doof sich das jetzt mal anhört, aber das trifft es halt am, dann weiß jeder, was gemeint ist. Für den ist das einfach schwierig. Also echt, kann ich ausnahmsweise, also ich will das gar nicht gut reden, um Gottes Willen, aber also ich kann's, das kann ich verstehen, wie das dazu kommt. Der hatte ein uraltes GPS, das hat er irgendwo bei eBay wirklich billig ersteigert, weil es einen Kratzer hatte, übers Display rüber und so. Der hatte das Geld dafür einfach nicht und der hat eigentlich ganz nette Caches gelegt und da waren tatsächlich überall Mikrolockbücher drin, weil die konnte er sich halt aus dem Internet besorgen und da passt dann ja auf einen dieser 4 Zettel auch irgendwie 10 Lockstreifen. Das ist dann echt eine Kostenfrage schon gewesen. Ja, gut, okay. Wenn man es von der Seite betrachtet, da muss ich dir recht geben, das kann man dann von der Seite betrachten. Ja, man unterschätzt das halt auch mal schnell. Also das nehme ich auch gar keinem übel, um Gottes Willen. Wir haben da halt einen ganz guten Einblick drin. Wir haben so, weißt du, wir vermieten ja auch, wir haben kleine Wohnungen und wir kennen auch Menschen. Da kriegt man andere Einblicke darauf, wie die leben müssen. Ja, gut. So, haben wir jetzt noch was Positives zum Abschluss? Was Positives zum Abschluss? Ja. Ich kann einfach mal, ich hatte mir nämlich vorhin, weil du immer die Leute fragst nach Empfehlungen aus der Gegend. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Ja, und jetzt habe ich einfach mal 3-4 Stück rausgenommen, rausgeschrieben sogar mit G10. Warte. Dass ich Leute einfach mal einladen kann, wenn sie mal hier in der Gegend sind. Also muss man sich vorstellen, Autobahn A40 ja, vom Ruhrport Richtung Venlo, dann vorletzte Ausfahrt vor Venlo. Da in der Gegend wohne ich. Ja. So ein paar Kilometer von Mönchengladbach und so, ich glaube, 7 oder 8 Kilometer von der niederländischen Grenze weg. Ja. Wenn man hier in der Gegend ist oder im Ruhrgebiet, da möchte ich jetzt einfach mal 4 Caches ausrufen, ja, die man sich gern mal anschauen sollte. Zum Beispiel den kleinen Bernd-Mechaniker. Sag mal die GC, Mann. GC 24. 24. CW9. CW9? Ja. Ja. Der ist in Marl, das ist nördlich vom Ruhrgebiet, so bei Dorsten. Also kann ich, obwohl ich ihn noch nicht mal gemacht habe, echt nur unterschreiben, weil also ich habe von jedem, den ich bis jetzt gemacht habe, ja, echt nur volles Lobes. Wobei man damit jetzt auch wieder einen Cache verbrennt zur Not, aber es macht nichts. Der ist eh verbrannt jetzt im Moment zu, ach so, weil da einige Sachen weggekommen sind, aber ich sag mal 1400 Favoritenpunkte sprechen für sich. Ja, okay, klar. Ja. Dann das blaue Wunder. Das sind zwei Herrschaften, Hot heißen die, Ja. aus Wachtendonk, das ist nördlich der A40 im Kreis Kleve. Jeder, der liest, dass der Kech vom Biener ist, hinfahren, ist Mistvieh und Cosmic Bob hier vom Niederrhein, in Anführungszeichen, Ja. dagegen. Und da möchte ich einen herausheben, das ist das blaue Wunder, das ist C35 35. KGZ. KGZ. Wenn ich das jetzt richtig aufgeschrieben habe, oder KG2 oder K62. Aber das blaue Wunder, kann ich mir eben selbst. Ich kann meine eigene Schrift mal wieder nicht lesen, super. Schreibe ich mir eben hinter das blaue Wunder. Okay, die Ja, suche das ich blaue raus Wunder. für die Ja, Shownotes, okay. ne? Dann gibt es noch einen in Viersen. Und zwar heißt der Cash-Sucht. Ja. Das ist wieder so eine Station, heilen, hingehen und sagen, nee, nicht wahr, oder? Ja, also wirklich vom Feinsten, das GC20 HRM, also Heinrich Richard Martha. Und das ist in Viersen. GC20 Nee, HRM. 30. 20, GC30 30 HRM, so Heinrich Richard HRM. Martha. Ganz kurz mal dazwischen, weil den hatten Sie vorhin schon erwähnt. Ich schreibe mir den mal eben dazu. Wir hatten vorhin einen für Oslo drin, das war Ja, genau. G10. Was ist das? GC2GA. 2 GAFH. Ja, okay, habe ich mir auch dazu geschrieben. Kommt auch mit in die Shownotes. Und dann noch ein, das ist im Ruhrgebiet bei Dinslang oder Oberhausen oder so um die Ecke, der heißt Spielwiese. Spielwiese? Spielwiese. Spielwiese, Da kommt ja. man aus dem Lachen nicht raus, eine Station besser als die andere. Also wirklich richtig klasse. Das ist GC27. 2,7. W1Y oder W1Y. W1Y. Alles klar. Ja, also das sind wirklich Sachen, wenn man hier mal so im westlichen Ruhrgebiet ist, hier am Niederrhein, da sollte man wirklich, wirklich. Habe ich gerade gelernt, ich muss mir hier mal was zu schreiben. Wenn Echt? ja, ich habe gar nicht. Das ist ja alles noch umgebaut, deswegen ist Ach so, es ja gut. alles noch sehr provisorisch, aber es geht langsam voran. Und ich bin auch gespannt, wie die Qualität heute war. Aber irgendwer schrieb am Anfang, Ton ist gut. Konntest du mich denn gut hören, ne? Okay, das ist auch wichtig. Ich hoffe, die Leute konnten dich auch noch gut hören. Wir werden ja sehen, was dazu wann Ja, werden wir anliegt. sehen, wenn nachher so in den Kommentaren rein kommt. Genau. Von wegen, oh, wie war das bloß? Ich sag jetzt einfach mal, ich habe da auch noch mal so einen Cache, den ich ganz gerne machen möchte. Ja. Kennst du dieses Feld unten bei Worms, wo der Ring der Nibelungen liegt? Nee. Der Also Geist des Hagen. mir ist der Name oder der Name ist mir Begriff, aber Ja, also GC11JM6 und die Gegend. Und da, den wollte ich eigentlich mal machen. Da suche ich eigentlich noch irgendjemanden, der mir da mal ein bisschen, ich sag mal, einfach Informationen drüber geben kann, ob der wirklich so klasse ist, dass der die 1400 Was war das? GT11 und dann? GC11JM6. JF6. Dafür suchst du Infos praktisch. Ja, was heißt Infos? Mich würde ganz einfach interessieren, ob der wirklich so ist, wie der gehypt wird. Weil der hat, ich mache ihn gerade mal auf, 1800 Favoritenpunkte und ist ein Tradi. Ja, das muss ja nichts. Es gibt ja auch durchaus Tradis, die. Ich finde es immer wichtig, man muss so ein Cashier sagen: Boah, dann war er gut, egal was Ja, es ist. genau. Und Worms ist halt Ecke von uns, das ist so, ich sag mal, 2,5 Stunden Fahrt. Also Ja, ein sagen wir mal Stück 3 Stunden. weit. Wenn man schneller unterwegs ist, 3 Stunden. Den würde ich jetzt ganz gerne mal machen und wie gesagt, der würde mich mal interessieren. Also wenn einer mich mal sieht, mich mal anspricht, sagt mir bitte, ob der wirklich so gut ist, wie die Leute sagen. Und Louis Seifer, schönen guten Tag, Herr Seifer. Ach, kommt er auch noch? Der kommt auch noch. Ich wünsche Spät wohl gut zu haben im Urlaub. dran, ja. Ach stimmt, der hat ja Urlaub. Ja, genau. Hat sich ja abgemeldet. Wobei die Folge ganz schlechte Tonqualität hatte. Muss ich mal sagen. Oh, guck mal, da ist der Erste, das A-Team. Ja, Ich will da im September mal hin, genau. Geisteshagen. Und dem Herrn vom E-Team, glaube ich, sind auch bei Facebook mit ihm kontaktet. Das kann sein, Ja, ich muss mal dran denken. Es gibt immer zwei A-Teams. Das ist das A-Team hier, sag ich mal, so Internet. Und da gibt es hier bei uns so der Haustür sozusagen noch so ein A-Team, so Lüneburg die Ecke, die ganz großartige Caches gelegt haben. Da oben in der Gegend bin ich halt nur sehr, sehr selten. Und wenn, dann muss ich immer nur dem Kiki und den Leuten da oben hier, die Pixel und so weiter, hier aus Holland, diesen Fla mitbringen. Ja, ich bin der Fla-Dealer vor dem Herrn. Und da gehen wir abends immer essen, wenn ich mal in Hamburg bin. Naja, aber das E-Team und die sind so mehr aus der Richtung Cosmic Bob, auch so diese alte Garde. Das ist mehr so Geesthacht da hinten in die Ecke. Also da würde mich auch wundern, wenn du einen Kunden hast, da lebt ja überhaupt keiner. Ja, ich muss sowieso immer nur, also wir machen sogenannte Shadow Sales, das heißt also, das interessiert gar nicht. Ich kümmere mich dann nur um Kunden, nicht um Endkunden, also nur um die Reseller, also die Wiederverkäufer. Da habe ich also mit denen im Moment nicht sehr viel an der Kappe, die da oben sind. Also wenn da aber also ein Wiederverkäufer von uns ist, der da Leute oben kennt, dann werde ich mit da oben sein, aber sonst komme ich da nicht. Ja, Sonst immer nur klar. Hamburg, wirklich City Center. Gießt kennt ja keiner. Naja, klar. Na, das liegt wirklich weit draußen. Ja, sind wir Hast du noch was auf dem durch? Zettel? Nö. Haben wir jetzt auch, wir wollen ja nicht, sind wir mal unter 2 Stunden, das ist auch mal ein Positives. Ich sage mal, das muss sich auch ergeben. Man muss das ja auch nicht in Länge ziehen, man muss das nicht in Kürze ziehen. Das muss einfach passen. Ich glaube, wir haben alles durchgekaspert. Dann danke ich dir nochmal herzlich, dass du dich jetzt Opfer zur Verfügung gestellt hast. Ne? Kein Problem, immer wieder. Ja. Und ich möchte da noch alle grüßen, die mich kennen. Immer gerne. Wir haben hier offenen Kanal. Ja, genau. Also ich grüße jetzt alle, die mich kennen und grüße auch an die Leute, die ich hier, besonders an die Frau Tanja Vielweib. Ah. Weil die sitzt nämlich jetzt gerade irgendwo im Urlaub und kann nicht antworten im Chat. Haha, die hat sich ja seinerzeit hier mal sozusagen untergeschoben. Ja, die hat sich dieses minderwertige Mac-Gerät gekauft. Ja, kann sein, weiß ich ja nicht. Grüße dann auch an den Herrn Gruppi, den kennt man ja auch hier in der Gegend und die waren ja auch schon mal alle bei dir. Deshalb möchte ich einfach nochmal grüßen. Alles klar. Okay. Dann wünsche ich dir einen Nun gut. schönen Abend noch. Wünsche ich dir auch und man hört sich doch, ne? Alles klar, bis Okay, dann. bis dann. Jo, Tschüss, tschüss. ciao. So, dazu. Ja, dann sage ich euch da draußen auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören wieder. Ich hoffe, hat einigermaßen Spaß gemacht. Nächste Woche versuche ich dann ja mal am 31. dieses neue News-Format mal zu bringen. Ich habe mir da ein, zwei Themen rausgesucht. Das wird dann wieder so ein Ein-Mann-Podcast, muss man auch mögen. Aber ja, hört es euch an und ich werde sehen, wie viele Leute das interessiert und wie viele nicht. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Ansonsten nochmal vielen Dank. Auch immer besonders an den Chat. Das ist immer schön, so ein bisschen unterstützt zu werden. Ja, genug geschleimt. Die Schlemmergeschichte ab ins Bett. Ne? Wir wollen uns ja, ne? Treffen uns ja irgendwann nochmal, glaube ich, bald. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.